You'll be back soon, you'll see. Ich wusste, dass du George bist. Belong to me. You'll be back, time will tell. You'll remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Everybody! La da da da da da da da da da da. Und damit Happy New Year, liebes Publikum vom Muss man sehen Podcast. Ihr hörtet Johannes Banke als Jonathan Croft als King George der Dritte. Oh, ich liebe es so. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dieses Lied liebe. Oh. Also ausgerechnet die Nummer, die schon musikalisch sehr rausfällt aus dem restlichen, aber ich bin sehr froh, dass du nicht gerappt hast. Und ja, das du bist halt doch auch irgendwie eine Kartoffel und ein Weißbrot. Ja, total. Und dann musst du natürlich die King George Hymne singen. Ja, was sonst? Und es ist auch so das Britpoppigste, was in der ganzen Sache old ist. Old European Music. ja, großartig. Frohes neues Jahr, Johannes. Frohes neues Jahr, Plor. Und frohes Jahr, neues Jahr euch da draußen, die ihr hoffentlich verkatert diesen Podcast hört und euch mit uns freut über Hamilton, den wir heute besprechen. Ja, wir haben einen Banger zum Jahresstart. Oh, yeah. Wir haben das große Musical, das schon seit fast 10 Jahren mittlerweile am Broadway und in London und in Deutschland lief es auch. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wo das überall gelaufen ist. Aber überall. Es war ein absoluter Erfolg. Nur um das mal zu sagen, zwischendurch haben Tickets 1000 Euro gekostet. Über 1000 Euro. In der Regel, wenn du Leute über dieses Musical schreiben oder reden hörst, ist immer so die Aussage, ja, ich musste mein Haus verpfänden, aber ich war da. Aber ich war da. Krass, Mann. Die hatten so einen kleinen Start, natürlich in einem kleineren Theater, wie das oft so ist, so ein bisschen off-Broadway. Und dann sind die halt in den Broadway gekommen, sind da von Theatern eingekauft worden und dann ist das sowas von explodiert, dass du selbst, wenn du nicht 1000 Euro dafür zahlen musstest am Anfang, bist du einfach nicht an Tickets gekommen. Ja. Es gab einfach keine Möglichkeit, weil das lange, lange, lange im Voraus einfach ausverkauft war. Ja, und die Leute wollten es aber alle sehen. Es war der Riesenhit. Also vor allem dann auch wirklich, wir befinden uns wirklich so in der Zeit Obama-Administration noch. Ja, gerade wir befinden uns in einem anderen Amerika, Ende der Obama-Administration. Ja. Und dann, jetzt befinden wir uns etwas weiter, und zwar tatsächlich kurz vor Biden, aber noch Trump Nummer 1, ja, hat Disney gesagt, so, jetzt filmen wir das mal ab und jetzt machen wir daraus etwas für Disney Plus und seit 2020 kann man sich das Teil auch auf Disney Plus angucken. Mhm. Es gibt keine synchronisierte Fassung logischerweise, ja, sondern einmal komplett in Englisch. Ja. Und was in dem Fall, ich weiß nicht, ob ich die Sachen auf Deutsch hören will. Was? Nein, um Gottes Willen. Genau, Hamilton, also wir reden heute über das, was man bei Disney Plus zu sehen gekriegt und das ist aber eine abgefilmt vom Broadway und Johannes hat mir das gegeben. Johannes Vorschlag, ne? Und mein Vorschlag, ja. Für den Jahresstart. Ein absoluter Herzenswunsch, muss ich sagen. Ich habe das vor auch gar nicht so langer Zeit gesehen, auch ich glaube letztes Jahr dann, 2024 irgendwann, ist es mir über den Weg gelaufen, wo ich gedacht habe, warum habe ich das nicht vorher geguckt? Ich war ja damals schon so hyped, als ich davon gehört habe. Aber dann habe ich es aus den Augen verloren und ich habe es nicht richtig hingekriegt in dem Moment, wo das dann auf Disney Plus hochgekommen ist, das dann auch wirklich zu gucken. Und jetzt habe ich es mal gemacht und bin sowas von blown away von der Sache. Wir müssen vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Ich, Idiot, habe keinen Text dazu geschrieben. Das heißt, wir müssen es einfach zusammen irgendwie hinkriegen. Wir wursteln uns da irgendwie durch. Es geht um Alexander Hamilton. Und wer ist Alexander Hamilton? Werdet ihr euch sicherlich fragen, wie ich mich auch. Weil zum einen bin ich nicht so bewandert in der Gründungsgeschichte oder im Gründungsmythos der Vereinigten Staaten. Und zum zweiten gehört Alexander Hamilton auch zu den, zumindest bis zu diesem Musical, gehört Alexander Hamilton zu den weniger bekannten Personen aus dem Gründungsvater-Kosmos. Aber er wird in den engsten Kreis gezählt von den meisten HistorikerInnen, wird er zu den großen 7 Namen neben unter anderem George Washington und Thomas Jefferson gestellt. Das ist unbestritten, auch wenn er viel als der Snob unter denen wahrgenommen wurde. Beziehungsweise ist das die Erzählung Erzählung, die sich mit der Zeit durchgesetzt hat. Es gibt viele Arten, wie er wahrgenommen wird. Wir werden ganz viel über die Rezeption von Alexander Hamilton reden müssen, weil dieses Musical und auch das Buch, das die Vorlage für das Musical ist, die einfach dem Ganzen die Krone aufgesetzt haben, weil das ist es, wie wir jetzt alle Alexander Hamilton rezipieren. Ja. Wie wir denken oder wir glauben zu wissen oder wie auch immer, wie dieser Mann war. Wenn ihr ein Foto von Alexander Hamilton haben wollt oder ein Bild davon, wie er aussieht, guckt einfach auf eine 10-Dollar-Note, die ihr bestimmt zur Hand habt. Hat auch jeder. Und um das ganz kurz, also das Musical beschäftigt sich mit der Lebensgeschichte von Alexander Hamilton, angefangen von seiner Ankunft in New York, in den Wirren des Revolutions, des Unabhängigkeitskrieges, der amerikanischen Revolution. Und es wird erzählt, wie er aufsteigt vom Soldaten zum engsten Vertrauten George Washington während des Unabhängigkeitskrieges und dann zu einem der Mitgestalter der jungen USA wird. Und derjenige, der das ganze Finanzsystem erstmal aus dem Boden gestampft hat, irgendwie im Alleingang mehr oder weniger. Genau, und der eine ganz wesentliche Rolle spielt bei dem großen Gründungskonflikt der USA, nämlich zwischen Föderalisten und Antiföderalisten, zwischen denen, die einen starken Zentralstaat wollen, auf der Seite stand Hamilton, und zwischen denen, die wollen, dass es eher ein loser Staatenbund bleibt. Und dann wird natürlich auch erzählt, was er persönlich erlebt hat, und das sind zwei Dinge ganz wesentlich. Zum einen seine Ehe mit Eliza Schuyler aus reichem Haus und sein Konflikt mit Aaron Burr, der dann auch später für seinen Tod verantwortlich sein wird. Ja, der ihn tatsächlich bei einem Duell erschossen hat. Und sein Leben danach nicht mehr das gleiche war. Ja. Also nicht im Positiven. Er ist nach Europa geflüchtet. Aber das kriegen wir alles später mit. Wir werden einfach, würde ich sagen, weil es dramaturgisch sonst keinen Sinn ergibt, durch dieses Ding durchgehen. Ja. Und das einfach mal ein bisschen aufbereiten, was das Musical erzählt, was so der historische Hamilton gemacht hat. Und es gibt tatsächlich eine Chance, dass wir hier 3 Stunden lang sitzen. Gut möglich, um das gleich zu sagen wegen den 3 Stunden. Ja. Was hast du mir damit angetan? Es tut mir wahnsinnig leid. So. Es ist echt krass. Es ist ja, also ich um das kurz, ich habe neue Geschichte studiert vor 20 Jahren. Ja. Ich war nie so drin in der amerikanischen Gründungsgeschichte. Ich habe mich tatsächlich, ich habe neuere Geschichte gemacht, habe mich aber vor allem fürs 19. und 20. Jahrhundert interessiert und die amerikanische Gründungsgeschichte immer eher so aus dem Winkel, aus der Perspektive der Europäer gelesen. Weil alles, was in Amerika passiert ist, hatte ja einen riesigen Einfluss auf sowohl Liberalismus als auch Nationalismus auf unserem Kontinent. Und das fand ich eigentlich immer eher spannend, wie so diese Rückwirkung war und wie in Deutschland und Frankreich das wahrgenommen wurde und wie gesagt wurde, oh, die Ideen wollen wir aufgreifen. Das heißt, ich habe vielleicht das Handwerkszeug, aber ich habe keine Ahnung von der Geschichte gehabt. Und Johannes hat mir dieses Ding gegeben und ich habe es geguckt. Ja. Und dann bin ich einmal voll abgetaucht in das Rabbit Hole, amerikanische Gründungsgeschichte, Unabhängigkeitskrieg. Und hat deine Familie was von dir in der Woche? Nee. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin jetzt so langsam wieder aufgetaucht in den letzten Tagen. Ja. Es ist total krass. Es ist einfach Wahnsinn, ein Batzen, ne? Und es ist ein super spannendes Thema. Ja. Und wir werden mal sehen, wie das Musical dem Thema gerecht wird, wie die Konzentration auf die Figur Alexander Hamilton das Ganze schafft zu erzählen und natürlich, wie es als Musical an und für sich funktioniert. Ja, weil man muss schon sagen, und das ist mein erster Gedanke gewesen, als ich davon gehört habe, dass Alexander Hamilton ein Musical bekommt und ich ein bisschen mitbekommen habe, was dieser Typ gemacht hat, habe ich gedacht, das wird strunzlangweilig. Also was willst du daraus machen? Und ich finde, dass Lin-Manuel Miranda da einen Höllenjob macht, aus dieser Geschichte die Emotionalitäten rauszuholen, rauszukitzeln und das irgendwie zusammenzubringen. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Lin-Manuel Miranda, dessen zweites großes Stück das ist und eigentlich erstes richtig gigantisches Stück, der sowohl Komponist ist, als auch Regisseur, als auch Schauspieler und der das Ding inszeniert hat. Ja. Und sich selbst dann auch gleich in der Hauptrolle besetzt hat. Und also passt eigentlich ganz gut. Alleingang. Ja, ein Alleingang. Ein riesiger Alleingang. Und es passt zumindest insofern gut, dass er ein New Yorker ist mit puerto-ricanischem Migrationshintergrund. Also er ist das, was Alexander Hamilton auch war. Im Grunde ja, genau. Es gibt so viele Themen, die wir ansprechen müssen. Die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde mit diesem Hip-Hop-Rap-Ding. Das ist ja kein Musical im klassischen Sinne, muss man sagen. Es ist eine Song-Revue. Oper. Es ist nur Musik. Es ist nur in der Oper wird mehr gequatscht. Es ist nicht mal, selbst in der Oper wird mehr geredet. Also wenn ihr an Musicals, die diese Momente der Handlung sehr schätzt, wenn nicht gesungen wird und wirklich Handlung vorangetrieben wird, dann schaut euch einen Film an. Dann seid ihr hier falsch, weil dieses Musical ist wirklich Musical im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt praktisch keine Handlung außerhalb von Musik. Es ist immer ein Song und selbst wenn geredet wird, es wird gesungen und es wird gerappt. Es gibt am Ende 2-3 Stellen, wo ein bisschen mehr gesprochen wird tatsächlich. Das sind dann 5 oder 6 Sätze, die gesprochen werden tatsächlich. Aber auch nicht wirklich viel. Also es ist komplett getragen von der Musik. Ich habe sowas so in der Form noch nicht erlebt. Also wenn ich an Musical denke, denke ich immer an diese Schauspielszenen, die dazwischen stattfinden. Ja, klar. Es gibt es hier einfach nicht. Hier ist Musik. Was auch dazu führt, dass die Musik mit Pros und Cons unglaublich deskriptiv ist. Das heißt, wir haben sehr viele Momente, wo gesungen wird, was passiert und was Menschen machen. Meiner Meinung nach auch manchmal ein bisschen zu deskriptiv. And now I write a letter and now I go to George and I talk with him. Und du denkst so, okay, du musst es mir nicht erzählen. Ich sehe es auch auf der Bühne. Ja, und sie wiederholen ganz oft Namen in vollem Umfang. I am Alexander Hamilton. I'm Angelica Schuyler. Okay, ich habe es mitbekommen, als ihr es das erste Mal gesagt habt. Es ist auf jeden Fall was, woran man sich gewöhnen muss, dass diese Erzählung, es funktioniert wunderbar als Hörbuch. Also ich habe als Hörspiel, ich habe jetzt nochmal die Songs, es sind nur Songs, gehört. Ja. Und es ist, du brauchst es nicht zu sehen, du verstehst, was passiert, einfach dadurch, dass die ganze Zeit gesungen wird, was sie tun. Aber es ist natürlich so, es gibt diese Momente, wo das irritierend ist, wo du denkst, okay, du musst jetzt nicht singen, dass du einmal von links nach rechts gehst. Ich sehe es. Und das nicht missverstehen als auf gar keinen Fall angucken. Die Visuals und die Art und Weise, wie es gespielt ist, willst du nicht verpassen. Das musst du dir auf jeden Fall anschauen. Versuch's nicht nur als Hörbuch zu begreifen. Nein, auf keinen Fall. Also um das vielleicht vorweg zu sagen, jetzt bringst du die ganze Zeit schon Fazit raus. ich habe meine Probleme mit dem Musical und ich glaube, wir werden dazu auch kommen, wenn wir drin sind. Ja. Musikalisch, schauspielerisch und vor allem von der Gesamtkomposition gehört das wahrscheinlich mit zum Besten, was ich vom Broadway bisher gesehen habe. Wahnsinn, oder? Und das im Rap. Und zwar nicht nur, was die einzelnen Songs, also das ist Rap, ist ganz viel, spielt auch eine ganz große Rolle dabei. Ja, ja. Nicht nur, was die einzelnen Songs betrifft, die einzelnen Songs sind fantastisch, sondern auch, was das Aufgreifen von Motiven und Themen über Songs hinaus in der Gesamthandlung, das Einweben von anderen Songs in stattfindende Songs betrifft. Es ist kompositorisch, ist das erstklassig. Es ist wahnsinnig gut. Ja. Und Lin-Manuel Miranda ist ein Genie, was er mit Musik macht. Das ist krass. Absolut, weil du sitzt wirklich davor und bist blown away im wahrsten Sinne des Wortes. Du sitzt wirklich mit offenem Mund da und denkst dir, was zur Hölle? Wie hat er das gemacht? Er hat auch 6 Jahre dran gearbeitet, muss man sagen. Ja. Und an dem einen Song ein ganzes Jahr lang gesessen. Ich weiß nicht gerade nicht genau, welcher Song, aber er hat das sehr minutiös und ganz, ganz genau gemacht. Und den Aufwand kannst du am Ende gar nicht bezahlen. Also ich denke, was jetzt kommt von ihm, wird nie wieder diese Qualität erreichen. Der wird dem immer hinterherlaufen. Das ist eigentlich eine Tragödie, dass das ein zweites Stück ist, weil er wird sich immer daran messen lassen müssen. Ja. Und es ist einfach mal ein fucking Opus Magnum. Ja. Es ist auch entsprechend lang, ne? Das ganze Ding, wenn man es auf Disney Plus guckt, es geht nicht ganz 3 Stunden. Ja. Es geht nicht ganz 3 Stunden, aber es ist lang. Und es ist wild, es ist bunt, es ist auch, also Hip-Hop ist sehr, sehr relevant. Mm. Aber er hat auch Funk mit drin, er hat Soul mit drin, er hat Pop-Nummern mit drin, auch die klassischen Broadway-Stücke, so vor allem in den Balladen. Es gibt Britpop-Anleihen, wenn wir King George hören, natürlich. Folkloristisches, also es ist auch wirklich eine bunte Mischung an verschiedensten Musikstilen, amerikanischen Musikstilen vor allem, die hier zusammenfließen. Und ich habe ja immer ein bisschen Angst, wenn ich dir Musicals gebe, weil du einfach nicht der große Musical-Fan bist. Überhaupt nicht. Und ich bin natürlich gerade ein bisschen erleichtert, dass du es musikalisch schätzen kannst und dass es irgendwie für dich anscheinend auch ein Erlebnis war. Vielleicht liegt es auch daran, aber da widersprich mir gerne, wenn das nicht so ist, dass es eben ein einziges großes Musikstück ist. Tatsächlich war das, ich fand es deutlich kurzweiliger als andere Musicals, die ja auch diese Länge haben und auch diese Größe und Opulenz haben. Ja. Was für mich eine ganz große Rolle spielt, ist, dass durch die Art der Musik, die gewählt wurde, ganz oft dieser Musical-Kitsch umgangen wird. Nicht immer, die Balladen haben das teilweise. Die haben das auch, aber... Aber die Abtemponummern haben nicht diesen europäischen Prunk, sondern man merkt einfach die Rap-Einflüsse. Ne? Es ist halt einfach, es ist trockener, es ist ein bisschen derber manchmal, es ist... Und gar nicht eigentlich komplett weg vom Broadway, ne? Es hat ja, ja trotzdem diese musikalische Größe. Ja, aber, voll. Aber es hat halt einfach die Momente, wo das so ein bisschen ironisch gebrochen wird dadurch einfach. Mhm. Wenn du eine epische Diskussion als Battle Rap hast, inklusive Mic Drop, ja, dann fühlt sich das einfach anders an, als wenn Falsettgesang sich, ja, Leute anschreien. Ja. Ich finde es interessant, dieser Teil, diese beiden großen Battles, die sie da haben, wo es einfach um politische Entscheidungen geht, wo sie sich einfach wie im Bundestag einfach darüber unterhalten normalerweise, aber er dann denkt, naja, ich mache da jetzt einfach ein Rap-Battle draus mit Mic Drop und so. Das war einer der ersten Gedanken, den auch Lin-Manuel hatte. Ja. Also ich verstehe auch diesen Gedanken total gut. Absolut naheliegend. Absolut. Und wenn man sich einige Debatten anhört in politischen Kreisen, dann sind die auch gar nicht so weit weg, ja, von Battle Rap. Ja, und ich finde die, muss ich sagen, stinken teilweise sogar ein bisschen ab gegen den Rest. Da haben sie, hat er fast an der Stelle ein bisschen geschludert. Lass uns mal reinspringen. Lass uns mal anfangen mit dem ersten Song. Moment. Grundsätzlich möchte ich erstmal von dir wissen, was hältst du von der Entscheidung überhaupt, diesen historischen Kontext zu haben und diesen Rap-Battle und dieses Hip-Hop-Zeug und so zu benutzen dafür? Ich fand das erstmal total geil. Ja. Und ich benutze Vergangenheitsform. Ja. Weil das was ist, womit ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das kann ich nicht vorweg schicken. Oh, es ist, okay. Es ist tatsächlich, ich glaube, wir müssen drüber reden und ich glaube, wir kommen drauf, was für Probleme ich damit habe, wenn wir sehen, wie in diesem Musical die Rezeption von Alexander Hamilton, ja, das, ja, Bild, das hier gezeichnet wird von, mhm, ihm und, mhm, die Realität aufeinandertreffen. Okay. Und ich werde jetzt schon sagen, ich werde immer irgendein Störgeräusch machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, da wird Geschichte romantisiert, ja, da wird Geschichte begrenzt auf große Figuren, mhm, da wird Geschichte auf eine unfassbar konservative Art und Weise erzählt. Ja, okay. Und das steht natürlich im radikalen Kontrast zu dem, was das Musical eigentlich will. Nämlich, ja, durch die Besetzung von Thomas Jefferson, mm, durch einen Schwarzen unter, ja, anderem. Ja, ja, ja. Das Ganze, das haben wir noch gar nicht gesagt. Cast, der ganze, genau, Cast ist People of Color. People of Color, und das sind dann Sachen, die ich verstehe, was sie damit wollen. Und ich will nicht zu viel davon vorwegnehmen, aber das kann man schwierig finden, auch aus einem progressiven Standpunkt heraus. Okay. Dass die Rechten das kacke finden, ist super. Ja, gut. Okay. Aber man kann es auch aus einem anderen, man kann es auch aus dem linken Standpunkt schwierig, ja, finden. Und, okay, genau, wir versuchen, dem auf den Grund zu gehen, was daran schwierig sein könnte. Ja. Aber erstmal musst du mir die Frage beantworten. How does a bastard, orphan son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence in Pro... Und ich höre auf zu rappen. Aber das war nicht schlecht, Flo. Es hatte schon so ein bisschen Anleihen. Ich dachte jetzt so, jetzt steigert er sich langsam rein. Jetzt kommt's, ne? Das ist der Moment, wo ich anfange, mich zu verhaspeln. Wir haben das Eröffnungsstück, Alexander Hamilton. Ja. Wie kommt das, dass dieser Typ an diese Position kommt? Der steigt ja ein in New York, wo er schon in New York ist. Und vielleicht müssen wir ganz kurz ein Stück zurückspulen, um zu erklären, wie der tatsächlich dahin gekommen ist, wie der historische Alexander Hamilton aufgewachsen ist und wie er dann in New York gelandet ist. Ja. Ich finde es wahnsinnig interessant. Er ist geboren 1755, eventuell. Er hat ja mit seinem Alter geflunkert, um ein Stipendium zu bekommen und um verschiedene andere Sachen so ein bisschen besser darstellen zu können. Und deswegen ist man sich nicht ganz einig, wann er geboren ist. Und zwar in den westindischen Inseln, also in West Indies, das ist Karibik, Kuba etc. in der Richtung. Und damals war Amerika halt noch nicht dieses Amerika, was wir heute kennen. Ne? Das ist halt vor der Unabhängigkeitserklärung. Kurz davor, ganz kurz davor. Und seine Mutter ist gestorben, als er 14 war. Ja. Und zwar mit ihm zusammen im Bett liegend, weil er auch krank war. Er wäre auch fast gestorben an der gleichen Krankheit. Sie hat's nicht geschafft, er hat's geschafft. Ja. Und das ist hart. Ich stelle mir das furchtbar vor. Händchen haltend im gleichen Bett, todkrank, und du schaffst es und deine Mutter nicht. Ja, wohlgemerkt, der Vater war auch weg. Ja, ja, ja. Nämlich der Vater von Alexander hat die Familie ungefähr 10 Jahre nach der Geburt von Alexander verlassen. Ja. Und es ist nicht so ganz klar, man weiß nicht genau, woran es liegt. Ja. Und es gibt verschiedene Spekulationen, woran es liegen könnte, aber er war halbweise und dann... Genau, er hat seine Mutter verloren. Ja, und dann war er halt als praktischerweise, weil der Vater ja auch weg war, hat er irgendwie versucht, irgendwas irgendwo einen Strohhalm zu kriegen, und dann hat er als Clerk angefangen zu arbeiten, als 16-Jähriger. Er hat bei Thomas Stevens gearbeitet. Es gibt Spekulationen, dass das sein eigentlicher Vater ist. Ja, stimmt. Er wurde da quasi in die Lehre genommen und bei dem gearbeitet, und der hat sehr früh angefangen, Geschäfte zu führen, die man eigentlich nur einem Mitte 30-Jährigen zutraut. Also er hat wirklich Entscheidungen wirtschaftlicher Natur getroffen und hat das alles gerechnet und gemacht und getan. Und ein ganz wesentlicher Moment seines Lebens war dann, und das wird auch im Musical besungen, ein Hurrikan, der die Insel Saint-Croix heimgesucht hat und für unglaubliche Verwüstung gesorgt hat. Und Hamilton hat darüber geschrieben. Ja. Ein Staple in Hamiltons Leben ist, dass dieser Mann geschrieben hat. Dieser Mann hat unfassbar viel Text produziert. Ja. Und er hat über diesen Hurricane geschrieben. Und er hat so über diesen Hurricane geschrieben, dass die Leute das sich angeguckt haben und gedacht haben, Alter, der Mann kann schreiben. Und als sie gesagt haben, Alter, der Mann kann schreiben, haben sie gedacht, sie reden von einem Mitte 30-jährigen Mann. Als dann rauskam, dass dieser Jungspund das geschrieben hat, haben sie sich zusammengetan. Es ging echt sowas wie ein Hut rum und jeder hat Geld reingeworfen, damit er nach New York reisen kann, um dort eine Ausbildung zu genießen. Weil die alle gedacht haben, meine Güte, so ein Talent, das können wir hier nicht versauern lassen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo das Musical dann auch einsteigt, ne? Also wir haben die Phrase in New York, you can be a new man. Ja. Alexander Hamilton reist nach New York und kommt da an, und eigentlich diese Vorgeschichte wird ja auch schon so ein bisschen besungen in dem Song Alexander Hamilton. Ja, ja, ja. Aber ich finde, sie kommt zu kurz irgendwie. Aber das Stück ist schon so lang genug. Ja. Also ich verstehe schon. Ich finde es ganz gut, dass sie da einsteigen. Sie haben den Moment, wo sie sagen, dass er viel geschrieben hat. Und das ist das, wo ich das erste Störgeräusch machen muss. Sie sagen, dass er gegen Sklaverei schreibt. Citizen needed. Alexander Hamilton hat als junger Mann nicht über Sklaverei geschrieben. Aber er war als Politiker später tatsächlich eher auf der Seite der Leute, die gesagt haben, naja, Sklaverei, vielleicht nicht. Ich mach nochmal ein Störgeräusch. Schwierig. Also Alexander Hamilton war kein Fan der Sklaverei, das wissen wir. Ja. Aber Alexander Hamilton hat sich so gut wie gar nicht zur Sklaverei geäußert als junger Politiker. Nicht genug. Und was seine Haltung zu Sklaverei und Abolitionismus betrifft, wird dann sehr gerne später auf sein viel späteres Leben zurückgegriffen, wo er nämlich diese Mitglied in einer abolitionistischen Gesellschaft war, wird aber gerne von HistorikerInnen, die ihn hochheben wollen, komplett überschätzt. Ja, also in meiner Vorstellung, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, da die richtigen Sachen zu finden, die richtigen Quellen zu finden. In meiner Vorstellung hatte er eher einen wirtschaftlichen Blick auf die ganze Geschichte. Ja. Er hielt die Sklaverei für rückständisch, aber eher aus einer wirtschaftlichen Warte heraus. Und das ist so ein bisschen das, wo ich denke, ja, gegen die Sklaverei, aber vielleicht aus den falschen Gründen, ja. Für Alexander Hamilton war die Sklaverei halt auch immer Sinnbild. Mhm. Er hat es auch so eingesetzt als Sinnbild. Also wenn wir in seinen früheren Schriften auf Erwähnungen von Sklaverei stoßen, dann ist es zum einen ganz klar gegen die britische Krone gerichtet, indem er nämlich sagt, die Kolonien werden wie Sklaven behandelt. Mhm. Das ist gerne seine Metapher, um zu zeigen, dass jemand unfrei ist. Mhm. Sprich, es gibt schon diese Wertung der Sklaverei, aber das reicht für mich nicht, um zu sagen, dass er Sklaverei gehasst hat, sondern das reicht für mich, um zu sagen, er hat das gehasst, wie Großbritannien mit den amerikanischen Kolonien umgeht. Mhm. Und dann gibt es diese Erwähnung von seiner Armut und dass er sich auch so gefühlt hat wie ein Sklave ein bisschen. Ja. Aber auch hier wiederum, die Erwähnung von Sklaverei ist hier immer entweder eine Metapher darauf, dass er das eben so als the lowest point sieht und er ist nicht weit davon entfernt. Und sein Reden gegen Ungerechtigkeiten, was er tatsächlich in seinen frühen Texten auch gemacht hat, ist meistens gegen die Ungerechtigkeit zwischen den armen Weißen und den reichen Weißen. Ja, ja, ja. Und dann benutzt er halt gerne die Sklaverei, weil er sagt, die weißen Armen sind nicht so weit davon entfernt, wie die Schwarzen unterdrückt werden. Mhm. Aber er war in diesen jungen Jahren, war er niemand, der groß, er hat keine Pamphlete für die Sklavenbefreiung geschrieben. Er war kein großer Kämpfer für die Sklavenrechte. Nein, das nicht. Aber wir haben ja Alexander Hamilton, der nach New York kommt, und Musicals müssen ein bisschen cheesy sein und ein bisschen corny sein. Ja. Und wir haben ja diesen krassen Einstieg, wenn sie anfangen zu singen und zu rappen und so, ja, wer ist dieser Mann und woher kommt der? Mhm. Und dann haben wir dieses Hänschen, das nach vorne tritt und sagt, I am Alexander Hamilton. Ja. Und auch mit dieser, wirklich mit dieser säuselnden Stimme. Und ich musste mir in dem Moment erstmal ein Lachen verkneifen. Ja. Und das ist schwierig. Das ist der erste Eindruck des Musicals. Und du denkst so, das ist aber unfreiwillig komisch. Es stimmt schon. schon. Aber ich finde, man kommt über die Zeit darüber hinweg. Ja, tut man. Absolut. Und er hat vielleicht auch sich gedacht, ich muss jetzt den 17-Jährigen spielen und dann im Laufe des Stücks in die Größe hineinwachsen, die dann Hamilton vielleicht später hatte. Es gibt einen anderen Schauspieler in diesem Stück, der das deutlich besser macht, die Jugend, die sehr junge Jugend und das reifere Alter zu spielen, nämlich der Schauspieler, der John Lawrence und Philip Hamilton spielt, also einmal den besten Freund von Hamilton und einmal seinen Sohn, ja. Anthony Ramos. Der macht es deutlich besser, diese Jugend spielen und dieses Kindliche, ohne dass es albern wirkt. Der hat eine andere Aufgabe, muss man einfach sagen. Das ist anders, der hat andere Möglichkeiten, sowas fast schon zu chargieren, muss man sagen, bei den Szenen, wo er als Kind auftaucht. Ja. Das ist auch sweet und endearing gemacht. Er muss da nicht eine komplette Charakterstudie hinlegen, was man wiederum Lin-Manuel schon ein bisschen, der soll das schon eher machen. Ja, das stimmt natürlich, klar. Es ist eine andere Aufgabe, es ist eine andere Herausforderung. Aber unabhängig davon ist dieses Alexander Hamilton-Stück geil, weil es natürlich so ein Potpourri ist. Alle dürfen mal auftreten und reinsingen und auch wieder dieses sehr Deskriptive. Jeder darf sagen, wie er irgendwie im Verhältnis zu Hamilton stand und steht. Ja, und ein Haufen Namen werden gesagt. Ja. Es ist so, ich merke an der Stelle schon, wie seltsam manchmal der Text eine Distanz aufmacht zum Geschehen, weil er eben so deskriptiv ist. Weil er eben so wie aus einem Geschichtsbuch klingt. Voll. Und das finde ich ein bisschen seltsam, aber dadurch, dass er es irgendwie schafft, dann auf der anderen Seite wieder ein Gegengewicht einzulegen, indem er viele Emotionalitäten reinholt, indem er Geschichten auf die persönliche Ebene zieht und so weiter, werden wir trotzdem reingezogen. Es ist halt auch so ein typisches, okay, wir legen jetzt hier einmal das komplette Szenario hin, und zwar Achtung, Spoilerwarnung, wir erfahren nämlich Aaron Burr, sehen wir auch schon auftreten, der nochmal sagt, I am the fool who shot him. Mhm. Und finde ich aber ganz geschickt, weil es breitet einmal so diesen Teppich auf und du weißt schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Ja. Und bei so einem Musical ist das wichtig. Ich weiß nicht, wie es dem amerikanischen Publikum geht. Ich weiß, dass Alexander Hamilton kein berühmter Gründungsvater ist. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass, als du gehört hast, ein Stück wird zu Alexander Hamilton gemacht, hast du dich auch gefragt, wer? Ja, natürlich. Okay, Gott sei Dank. Ich hatte keine Ahnung, wer Alexander Hamilton natürlich ist. Natürlich nicht. Und ich weiß, dass der Name irgendwie mal an mir vorbeigerauscht ist, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ob 18. oder 19. oder 20. Jahrhundert. Ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz gut, dass ich weiß nicht, wie weit das amerikanische Publikum da ist. Vielleicht gibt es so ein Grundwissen. Vielleicht wissen alle, ach ja, Alexander Hamilton, das ist dieser Typ, der irgendwie zu den Gründungsvätern gehört und irgendwann mal Finanzminister war und erschossen wurde. Vielleicht ist das Wissen, das jedes Schulkind hat. Ich glaube nicht. Es ist sowas wie in Deutschland, wo du dann sagst, ja, wer waren denn eigentlich noch unsere Bundeskanzler und da fallen dir 3 Namen ein und das war's. Oh Gott, das ist traurig. Ja, aber ist doch so, oder? Ich habe Geschichte studiert. Dich darf ich nicht fragen. Aber ihr da draußen. Ja, gebt euch die Blöße, schreibt uns, wie viele Bundeskanzler ihr noch wisst aus der Geschichte. Oh, ich musste viele Lücken füllen. Also wenn ich unvorbereitet über Alexander Hamilton hätte reden müssen, hätte ich mir auch ganz viele Blöße gegeben. Ja. Ich wusste nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wie viele die Amerikaner wissen. Es ist gut, dass einem einmal hingelegt wird. Ja. Wir haben hier einen Menschen, der hat im Unabhängigkeitskrieg gekämpft. Der wird irgendwann Politiker, der wird irgendwann erschossen. Offensichtlich hatte er viele Frauen, die in ihn verliebt waren. Hm. Das ist gut. Das gibt uns einen Rahmen, mit dem wir arbeiten können. Ja, absolut. Und es wird die Frage etabliert, die Burr immer die ganze Zeit während des ganzen Stückes stellt. Wie zur Hölle kann es sein, dass dieser Typ an der Position gelandet ist, in der er ist? Ja. Wie kann es sein, dass er so viel schreibt? Wie kann es sein, dass er so viel Macht erreicht als Waisenkind? Und Bastard nennen sie ihn auch, ja, weil er auch das Kind einer Beziehung ist, die keine Ehe war, weil die Mutter vorher schon mal verheiratet war, durfte sie nicht nochmal heiraten und deswegen war das irgendwie dann kompliziert. Und dann schon ist man plötzlich Bastard. Und das hat er auch tatsächlich sein Leben lang irgendwie schwer verarbeiten. Also er hat es immer wieder versucht, irgendwie das Thema abzulenken und zu sagen, nee, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, wo ich herkomme, sondern es geht darum, was wir jetzt machen wollen. Und die politische Gegenseite hat es natürlich versucht zu verwenden gegen ihn. Ja, der Aufstiegswille ist ja ein ganz wesentlicher amerikanischer Gründungsmythos, ein ganz wesentlicher Mythos in Amerika grundsätzlich. Mhm. Und Alexander Hamilton passt da als Figur natürlich voll rein, als jemand, der ja tendenziell aus Armut kommt, der seinen Vater nicht wirklich gekannt hat, der seine Mutter früh verloren hat und der sich trotzdem irgendwie nach oben kämpft. Ja. Alexander Hamilton war auch kein Waisenknabe, kein Waisenknabe, was den Umgang betrifft mit Menschen aufgrund von persönlichen Geschichten fertig zu machen. Und wenn es um seinen Konflikt mit Thomas Jefferson geht und auch mit Aaron Burr, werden wir auch die Seiten von Hamilton finden, wo er sagt, der da, der hat mit der da gevögelt und das ist deswegen ein schlechter Mensch. Ja. Also es ist halt auch einfach ein Phänomen des 18. Jahrhunderts. Ne? Mhm. Du bist, wo du herkommst und wenn du aus einer reichen Familie kommst oder aus einer politisch einflussreichen Familie, dann hast du ganz andere Chancen im Leben, als wenn du als Migrant, Hamilton hatte auch ein sehr komplexes Verhältnis zu Migranten, vor allem britischer Herkunft. Ja. Es ist was anderes, wenn du als Migrant ohne richtige Eltern irgendwo landest. Und es ist heute ja immer noch so. Ja, kommt ja noch dazu. Es wird ja immer so gerne, aus heutiger Sicht als Amerikaner, wenn ich das richtig verstehe, so gerne darüber geredet, wie unsnobistisch die Leute miteinander sind, weil ja, ach komm, du gehörst dazu, Arbeiter, bla bla bla, hier, mach mit. Dieses Anpacken und auch dieser amerikanische Traum, nach oben zu kommen, dass das jeder versteht und dass jeder unterstützen will und so, das war damals nicht der Fall. Das war eine absolut elitäre Truppe. Ja, und genau, vor allem, wenn wir auf die Gründungsväter zu sprechen kommen, und das werden wir viel, weil es geht viel um die Gründungsväter, dann haben wir reiche, weiße Männer, fast zu 100% Sklaven. Sklavenhalter. Fast zu 100% Großgrundbesitzer. Und der Konflikt, der dann zwischen Sklavenhaltern und Nicht-Sklavenhaltern stattfindet, ist weniger ein Konflikt um die Frage, ob Sklaven auch Rechte haben, als vielmehr um die Frage, was soll Machtzentrum sein, der städtische Raum oder der ländliche Raum. Ja. Ja. Das ist nämlich auch diese Haltung gegenüber, Hamilton war oft im Konflikt mit den Sklavenhändlern, also vor allem mit Thomas Jefferson, aber auch teilweise mit Washington hat er sich tatsächlich gut verstanden, unabhängig davon, dass er... Sklavenhaltern, ne? Nicht Händlern. Halter, genau, Entschuldigung. Ja, sorry. Und das war aber vor allem ein Konflikt, weil er aus einem anderen Mindset kam. Er war der Städter und sie waren halt die Landeier. Ja. Und genau, deswegen, it's complicated. Wie findest du den Song denn? Wenn wir jetzt, also wir sind ja jetzt mitten im Musical drin. Ja. Wie findest du diesen Song am Anfang? Der ist gut. Das ist ein guter Einstieg als Potpourri, das irgendwie, das vorbereitet, was kommt, dass du diese richtige epische Größe hat. Außer, dass man eben bei Lin-Manuel erstmal denkt, huch, okay, und der soll jetzt... Es ist halt auch echt nicht so das Klügste, wenn die ganzen coolen Rapper auf der Bühne sind und echt so ihr Zeug raushauen und dann ist er da, Alexander Hamilton. Er kann auch, nee, ist nicht der beste Sänger der Gruppe, muss man sagen. Ja. Es ist wirklich so. Wobei es später einige Rap-Nummern gibt, wo ich überrascht war, wie gut er rappen kann. Absolut, absolut. Das kriegt er hin. Das kann er auf jeden Fall. Diese dünne Gesangsstimme und dann denkst du, okay, und jetzt macht er einen Battle-Rap. Jetzt soll er gegen den bestehen. Jetzt soll er ausgerechnet gegen den spielen, gegen den bestehen, der Thomas Jefferson spielt die ganze Zeit. Ja. Und dann macht er das ziemlich gut. Er macht das ziemlich gut. Also gutes Stück, aber mit Sicherheit nicht das beste Stück. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen wie du auch so kleine Einstiegsprobleme. Vielleicht nicht nur wegen der Stimme von ihm, sondern auch ein kleines bisschen sein Auftreten und mit seinem komischen Bart, den Hamilton niemals hatte. Also der war immer gut rasiert. Hamilton war immer sehr glatt rasiert. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Und ich bin noch ein bisschen verwirrt, aber das legt sich mit der Zeit. Also beziehungsweise es gibt dann neue Verwirrungen, aber egal. Ich bin ja sehr unbedarft da reingegangen. Und ich war verwirrt, weil ich fest damit gerechnet habe, dass Hamilton von einem Schwarzen gespielt wird. Und ich war dann voll irritiert, als dann plötzlich der im Verhältnis zu dem restlichen Cast doch sehr weiße. Aber er ist... Wir sind ja einfältige Menschen. Wir benoten ja anhand von einer Farbskala. Ja, genau. Es gibt dieses tolle Family Guy Bild, wo die Frage ist, ob jemand verrückt oder ein Terrorist ist. Und dann gucken sie auf die Farbskala der Haut. Und die weiße Haut ist halt verrückt und dunkle Haut ist Terrorist. Oh Gott. Ja. Genau. Und dann war ich etwas irritiert. Ich habe mit dem Schwarzen gerechnet einfach. Ja, okay, verstehe. Das Irritationsmoment, was 1000 Rechte hatten, als sie gesehen haben, dass Thomas Jefferson und George Washington von POC gespielt werden. Ja. Das hatte ich hier am Anfang alle nicht von, also zumindest nicht. Du hast es erwartet. Ja. Ja, okay. Dann trifft im nächsten Song Hamilton auf Aaron Burr. Sir? Das war eins von meinen Störgeräuschen. Nein, der hat doch, die haben relativ früh aufeinander. Die sind aneinander vorbeigelaufen. Hamilton und Burr hatten nie ein solches Verhältnis, wie sie in diesem Musical angedichtet wird. Sie packen Burr und Hamilton Sage dir, es ist genial, dass er das so macht für das Musical. Es ist dramaturgisch natürlich irgendwie eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Total. Ich find's schade, weil, wenn du dich dann anfängst reinzulesen in die Historie von Hamilton und auch zu sein Verhältnis zu anderen. Ja. Es gibt spannendere Konflikte in Hamiltons Leben. Ich finde, der Konflikt mit Burr ist ein ist ein kleiner Konflikt. Das ist ein Konflikt, der zu seinem Tod führt, aber sein Tod ist halt auch ein kleiner Tod. Es ist ein saudummer Tod beim saudummen Duell, was nicht hätte sein müssen. Ja. Aber das hat, aber diese Aaron Burr hatte nicht diese Tragweite in Hamiltons Leben. Ich will trotzdem verteidigen, dass das die absolut richtige Entscheidung dafür ist. Weil es geht nicht darum, nur einfach einen Konflikt zu finden. Das merkt man auch innerhalb des Musicals. Es geht mehr darum, Lebenskonzepte aufeinandertreffen zu lassen, darüber, über Ideen davon, wie man an sein Ziel kommt, aufeinander zu treffen und dann eben natürlich den Bogen zu schließen zu seinem Tod. Also, dass man wirklich die große Klammer hat. Und ich finde es total richtig und total gut. Das Problem ist, dass das Musical dabei das macht, was auch sehr viele HistorikerInnen gemacht haben, nämlich diese Vilifizierung von Aaron Burr. Aaron Burr. Wieder wurscht. Und also zum einen Aaron Burr und Alexander Hamilton haben deutlich mehr gemein, als man glauben könnte. Die sind sich sehr ähnlich. Das wird im Musical aber auch gesagt. Ja, es wird. Die sind sehr ähnlich und es wird auch gezeigt. Aber es wird immer so runtergebrochen auf so. Ne, es ist auch das Nemesis-Thema, ne? Natürlich. Der Bösewicht, der so ist wie der Gute. Aber das ist doch das Gute an dem Musical, dass es nicht einfach nur ein Nemesis ist. Es ist nicht einfach nur ein Bösewicht. Er ist doch die zweite Hauptfigur. Ja, aber sie macht einen Bösewicht. Sie erzählen genau dasselbe, was er sagt, was gleich am Anfang, ich war der Idiot, der ihn umgebracht hat. Genau. Und das ist doch nicht, wenn er sagen würde, und ich, Held, habe ihn umgebracht, weil ich im Recht bin. Das wäre ein Villain. Naja, aber er sagt, ich bin der Depp, der ihn umgebracht hat. Ja, sie machen die Vilifizierung so weit, dass sogar Aaron Burr sagt, ich bin übrigens der Bösewicht. und du kannst mir nicht erzählen, wenn sie Aaron Burr auftreten lassen und sein Hauptthema ist dieses Talk less, smile more. Und sei opportunistisch. Sei ein Kriecher. Natürlich. Dass sie ihn nicht zum Bösewicht machen. Ich finde, das sind zwei legit Konzepte, wie man durchs Leben gehen kann. Und natürlich ist das amerikanische Konzept eher das andere. Sie bewerten es komplett. Das Musical stellt das nicht als zwei legit Konzepte. Aber es gibt zwei, es gibt immer wieder Szenen, wo ich ihn verstehen kann. Das kommt später. Ich kann ihn verstehen und ich kann verstehen, er hat emotionale Szenen, wo ich an ihm andocke und sage, ich will, dass er überlebt. Ja, aber das war auch, das Ding ist ja auch, das ist einfach komplett dazu gedichtet, dass Aaron Burr so ist. Das ist das, was seine Feinde und das ist das Hauptthema, was Hamilton und Burr gemein haben. Die haben sich beide sehr viele Feinde gemacht, weil sie beide Aufsteiger waren und beide sehr machtbewusst bis machtbesessen. Und ihre Feinde haben die ganze Zeit, ihren Ruf untergraben. Und zwar waren sie sich gegenseitig auch Feinde. Das heißt, sie haben auch jeweils zu dem Feindeskreis gehört. Aber wir müssen diese Storys doch nicht glauben. Naja, aber wir haben über das Leben der anderen geredet. Ja. Das war geschichtstechnisch jetzt auch nicht ganz akkurat. Ja, damit hatte ich ja auch ein bisschen Probleme. Nein, aber wir haben da in der Diskussion festgestellt, dass es nicht immer sein muss, dass man nun genau sagt, wo was wie war, weil man etwas erzählen will. Weil wichtiger ist, was du den Leuten emotional und es ist nicht so, dass Burr jetzt irgendwo sitzt und sagt, mein Gott, mein Ruf ist geschädigt und ich kann nicht mehr, kann kein Geld mehr verdienen. Der ist längst tot. Nein, das Schwierige ist, dass Geschichte zum einen simplifiziert wird und dann wird schon auch ein bisschen auf das Grab von einem Toten gespuckt. Und das haben Burrs Feinde sehr viel gemacht. Nein, so weit würde ich nicht gehen bei Burr. Ich kann ihn voll nachvollziehen und ich finde dieses Duell total dämlich, aber da sind auch beide schuld und das sieht es auch im Musical. Ist auch zu sehen. Es gibt einen Text in der Time, der heißt von Cary Wallace. Ja. Und dieser Text heißt Forget Hamilton, Burr is the real hero. Und da wird so ein bisschen nach Burr gekramt. Und es gibt einige HistorikerInnen, die sich auch sehr viel mit Burr auseinandergesetzt haben. Und das Interessante ist, dass Lin-Manuel Miranda in Interviews sagt, ja, vielleicht ist mein nächstes Musical über Burr, weil der ist voll spannend, total geil. Weil Burr war in vielen Punkten deutlich progressiver als Hamilton. Ja, das stimmt. Burr war da, und gerade wenn es darum geht, für die Rechte von marginalisierten Gruppen zu kämpfen, dann war Burr der Progressive. Hamilton war nämlich, wenn Hamilton gesagt hat, wir müssen allen mehr Rechte geben, hat er nicht die Frauen eingeschlossen. Burr hat die Frauen eingeschlossen. Burr war ein fucking Feminist. Aber darf ich nicht trotzdem sagen, ich möchte jetzt aber ein Musical über diesen Typen machen und seine Perspektive zeigen? Aber du kannst mehr Ambivalenz reinbauen. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, du kannst diesen Konflikt, du musst nicht einen Luke Skywalker-Darth Vader-Konflikt hier erfinden. Du musst den sehe ich da auch nicht. Ich sehe da die Ambivalenz. Ach komm, Burr ist die ganze Zeit der Bösewicht. Burr ist die ganze Zeit opportunistisch. Burr kriegt von allen auf die Fresse, weil er so opportunistisch ist. Wir sind bei Track 2 und sind schon bei 3/4 Stunde. Burr muss die ganze Zeit rumjammern, dass Hamilton so viel gegeben wird und ihm nicht. Er ist die ganze Zeit der Typ, der neidisch ist. Also du kannst mir nicht erzählen, dass Burr hier irgendwie ambivalent dargestellt wird. Burr ist einfach nur der Bösewicht. Let's agree to disagree. Wir gucken mal weiter. Was passiert denn? Also sie treffen aufeinander. Burr, Sir. Er kriegt keine anderen Reimworte, aber Burr und Sir ist ganz toll. Das gibt's immer wieder in dem ganzen Stück. Das ist ja auch schwierig, wenn du Burr heißt. Und ich finde den Wortlaut talk less, smile more wahnsinnig wichtig und sehr emotional für das Ding. Und ich find's gut. Ich find's eine gute Entscheidung, diesen Satz zu benutzen, der auch heute Resonance findet, wenn es um Feminismus geht. Ne? Dass Frauen immer wieder gesagt hat, komm, guck mal, dass du schön lächelst und sag ja, aber sonst wollen wir deine Meinung nicht hören. Na, spannend ist vor allem, weil so ein ganz wichtiges Thema aufgemacht wird zu Hamilton. Also dieser Satz hilft uns total gut, nicht den historischen Hamilton, sondern die Figur Hamilton in diesem Stück zu verstehen und zu merken, okay, das ist jemand, der aneckt und das ist jemand, der sehr viel redet, der sehr viel schreibt. Ja. Und in dieser Kontrastierung zu Burr, wird uns Hamilton das ist es, was uns Hamilton nahe bringt, was uns zeigt, wie dieser Charakter Hamilton funktioniert. Nicht das Eröffnungsstück, wo einfach nur gesagt wird, das macht er. Genau. Sondern dieses Stück, wo wir sehen, ist der für seine Ideale kämpft, er ist der auch seinen Tod in Kauf nehmen würde, um seine Ideale umzusetzen. Ja. Und hier haben wir das Gegenbild, hier haben wir den, der halt sehr viel lächelt und der sich erstmal alles anschaut und guckt, wo er dazugehören will. Und an der Stelle muss ich, glaube ich, mal sagen, warum ich den Rap sehr, sehr gut finde. Nicht politisch, es gibt viele Sachen, die man darüber nachdenken muss, aber ich finde so rein dramaturgisch, rein von dem Künstlerischen, was dieses Musical macht, Hamilton ist offensichtlich ein Typ, der wahnsinnig getrieben ist. Mhm. Der muss in 2 Minuten sagen, was andere in 10 Minuten sagen. Ja. Und deswegen finde ich diese wahnsinnig komprimierte Sprache, die da stattfindet, durch den Rap und so, unglaublich passend für diesen Typen. Auch das Tempo, Alter, das Tempo. Also wenn Hamilton losrappt und dann wirklich die Worte übereinander purzeln. Ja. Und wohlgemerkt. Du hast Untertitel angehabt, oder? Ja. Okay, gut. Es ist ein 3-Stunden-Stück fast. Ja. Und du sitzt da und du merkst, okay, die versuchen da echt viel unterzubringen. Ja. Und Hamilton ist auch dieses Running out of time. So dieses ganze Zeit, warum redest du, warum schreibst du, als würdest du keine Zeit haben. Das wird hier musikalisch toll umgesetzt. Dieser schnelle Rap, dieses Staccato. Und diese auch, wie du sagst, diese kurze, reduzierte Sprache und das und das und die Idee und Freiheit und Selbstbestimmung. Und das ist schon sehr gut gemacht. Ja. Und ich finde, dass dann wiederum auch das an die Figur anknüpft, an Hamilton, weil Rap natürlich sehr lyrisch sein kann und auch sehr poetisch. Und Hamilton hat einfach Gedichte geschrieben. Hamilton hat wahnsinnig viel geschrieben. Also nicht nur Gedichte, sondern auch Prosa und alles Mögliche. Und auch in einem Tempo. Das werden wir auch später noch sehen. Es ist nicht nur im Musical so, er ist tatsächlich einfach einer gewesen, der sehr, sehr viel geschrieben hat. Ja. Und ich finde, dass das zu diesem Rap einfach auch wahnsinnig gut passt. Ne? Er ist einfach der Rapper. Allein deswegen ist er der Hip-Hopper, weil er unfassbar viel Text produziert hat in unglaublich kurzer Zeit vor allem auch. Und wenn wir die Geschichte anschauen von so Hip-Hop und so, das waren auch viele Leute, wenn man den ganzen die Wurzeln reinschaut, die sich quasi aus ihren prekären Lagen herausgeschrieben haben. Ja. Also die einfach mit Worten aufschreiben, es geschafft haben, da rauszukommen. Und das ist eben bei Hamilton genau der gleiche Fall. Ja. Und ich glaube, das sind so die großen Punkte, die ich habe, warum ich finde, dass es künstlerisch eine wahnsinnig gute Entscheidung ist, das zu machen. Und das leitet ja über in das nächste Stück auch. Und dann sind wir, glaube ich, fast schon bei meinem Lieblingsstück des Musicals und ich habe durchgehend eine Gänsehaut. My Shot. My Shot, ja. Und wenn Hamilton singt, was er will und was er machen will und rappt, was er machen will und dieses staccatohafte runtergeschrieene I'm not throwing away my shot. Ja. Und dann immer wieder im Stück wiederholt. Das ist, das ist ein Motiv, was ich neben anderen durch das gesamte Stück ziehen wird und in verschiedensten Varianten und in verschiedensten Situationen und immer wieder auch neu interpretiert. Ja. Und wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Ja, ne? Es ist, und wie das eingeführt wird, dieses Stück Stück ist unfassbar gut. Mhm. Es ist so krass. Also diese Energie, dieser Wahn, diese Verzweiflung, die da drin steckt und dieser Optimismus. Ja, ja. It's America, baby. Ja, voll. Und dieser Hunger, der da drin lauert, ist unglaublich. I'm just like my country, I'm young, scrappy and hungry und du bist so voll dabei. Wahnsinn. Und ich finde, da kommt dann sofort die Stärke von diesem Typen raus, von Lin-Manuel, der das wirklich tatsächlich dann gut macht. Am Anfang denkt man so, wird das was? Und dann mit der Zeit denkt man so, okay, er wächst da jetzt echt rein und wir können mit der Stimme klarkommen und alles das. Ja, also wirklich ein unglaublich energetisches Ding. Großartig. Und das ist, und vielleicht einfach diesen Song nochmal so im Hinterkopf, weil das ist so, das ist das erste Motiv, was dann immer wieder wiederholt wird. Dieses, I'm not throwing away my shot. Ja. Und das haben wir, und das multipliziert sich, weil immer wenn Songs dazukommen, kommen neue Motive dazu, die immer wiederholt werden. Sowas wie Helpless und Stay Alive und so. Ja. Und dann hast du nachher wirklich am Schluss eigentlich nur noch ein, fast sowas wie ein Remix von allen Songs vorher, weil immer wieder Sachen, und man kann es nicht oft genug wiederholen, wie krass das ist, wie Lin-Manuel das Zeug dann immer wieder aufbringt und reinmischt. Und es ist großer Pathos und es ist großer Musical-Pathos auch, der da drin steckt. Aber es funktioniert voll. Ich bin hin und weg in dem Moment. Wenn ich drüber nachdenke, ich krieg so viel Gänsehaut und ich weiß ganz, ganz genau, was da noch kommt jetzt. Und sitze ich hier in Tränen da nachher noch. Ja, wirklich, weil es ist so krass. Ich bin wirklich jedes Mal überwältigt, wenn ich das Ding sehe. Aber wir sollten zumindest dazu sagen zum Thema historisch akkurat, weil er trifft dann ja auch auf seine Kollegen, auf seine Freunde John Lawrence, Hercules Mulligan. Ja, genau. Und Lafayette? Mhm. Nein. Okay. Weder seine Beziehung mit Aaron Burr noch zu den dreien war so und hat sich so entwickelt. Und er hat die in unterschiedlichen Phasen seines Lebens kennengelernt und wir haben hier komplette Dichtung. Ja. Also es ist alles gedichtet, was hier passiert. Nichts davon ist so passiert. Ja, und Dichtung kommt ja auch von Verdichten. Du brauchst wenn du 3 Stunden hast, nur um mein ganzes Leben darzustellen, musst du verdichten. Das ist halt so. Aber genau, es ist ein schöner Übergang, dieses Story of Tonight. Dann haben wir die Freundschaft, die besungen wird und einmal Burr nochmal, der richtig fies sein darf und nochmal sagen darf, ich guck mir das Ganze an, ich weiß noch nicht, auf welcher Seite ich stehe. Echt jetzt, wie kannst du da anderer Meinung sein? Ja. Da ist kein Platz für Ambivalenz, meiner Meinung nach. Ach komm. Möchtest du Tee, Johannes? Oh, du schielst die ganze Zeit auf Tee und ich krieg's nicht mit. Ja, ich habe natürlich Tee gemacht. Meine Güte, sorry. Du darfst überleiten in den nächsten Song. Also diese Story of Tonight ist sehr kurz, oder? Ja, genau. Eher so ein Füller, bevor dann die Skylar Sisters kommen. Die Skylar Sisters. Das. Wir haben Angelica, Eliza und Peggy. Es ist so gemein. Ich finde es wirklich, also ganz, ganz böse. Niemand kennt Peggy Skylar. Aber ich habe allein wegen dieses Songs, weil ich dachte, ihr Wichser, habe ich mir angeschaut, was sie für ein Leben hatte. Weil sie ist die Lachnummer, ne? Sie ist der Sidekick. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Naja, komm, wir haben Angelica und Eliza im Mittelpunkt und sie darf mitstolpern und wir wissen, die wird keine Rolle spielen. Wenn sie dann immer sagt, Peggy! Aber ich finde es sowieso schon den Schritt zurück, dass die sich jedes Mal, also die stellen, wie oft stellen die sich da vor und sagen ihren Namen? Wie krass ist das denn? Was soll das? Warum? Ich meine, es ist natürlich, es ist ein Song, es ist lyrisch und so. Natürlich gehört zur Lyrik auch Wiederholung dazu und poetisches Zeug und was auch immer. Aber irgendwie in einem Musical, was auf der Bühne passiert, brauche ich das nicht. Als Peggy knapp über 20 Jahre alt war, Peggy Skylar, die hier keine Rolle spielt, die einfach nur die Lachnummer ist, von der wir nichts erfahren. Als Peggy knapp über 20 Jahre war, amerikanischer Bürgerkrieg 1781, nicht amerikanischer Bürgerkrieg, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 1781, sind ein paar Royalisten zusammen mit Indigenen. Die Briten haben nämlich ganz schön viel mit den Indigenen zusammengearbeitet, um gegen die Amerikaner zu kämpfen. Die Amerikaner haben, der Krieg gegen Großbritannien war auch ein Krieg der Amerikaner gegen die Indianer. Oh. Ja, es gibt düstere Kapitel vom Unabhängigkeitskrieg. Okay. Die vermeintlich für Freiheit gekämpft haben, haben vor allem für ihre Freiheit gekämpft, Sklaven zu halten und Indigene auszurotten. Oh, fuck. Plur. Sorry. auf jeden Fall, ein paar Royalisten sind zusammen mit Indigenen in das Haus der Skylars, die ja eine sehr reiche Familie war, eingebrochen und die wollten wahrscheinlich Philip Skylar, den Vater von den dreien, gefangen nehmen. Und Peggy Skylar ist die, die sich getraut hat, also die drei haben sich versteckt, die drei Schwestern. Und Peggy ist die sich getraut hat, rauszurennen, weil sie festgestellt hat, oh, wir haben noch ein Baby. Wir müssen das rausholen, bevor das umgebracht wird. Ist hochgerannt, okay. Hat er sich das Baby geschnappt und in dem Moment kamen die, die das Haus überfallen haben und haben sie gefragt, wo ihr Vater wäre. Und sie meinte, der ist nicht da, der holt gerade Hilfe, um euch zu vertreiben. Und der Legende zufolge hat einer von den Indigenen ein Kriegsbeil auf sie geworfen. Ach, und hat sie knapp verfehlt und das in der Wand hängen geblieben. Und das blieb dann als Zeichen ihres Mutes quasi in der Wand hängen. Okay. Peggy Schuyler ist relativ früh gestorben, nämlich um 1800. Und an ihrer Seite war Alexander Hamilton. Der war nämlich zufällig auf Dienstreise unterwegs an dem Ort, an dem sie gelebt hat, als sie gestorben ist. Und Eliza hat ihn gebeten, doch bitte zu ihrer Schwester zu gehen und zu gucken, wie es ihr geht. Ja. Und er saß dann wohl an ihrem Totenbett. Sie ist an Krankheit gestorben. Scheiße. Peggy Schuyler, die hier drei Zeilen bekommt, nicht drei Zeilen, drei Wörter, sie darf sagen Peggy und einmal sagen, aber wir dürfen hier nicht sein. Ja, stimmt. Genau, aber wir haben Angelica und Eliza. Die, also zum einen, ganz wichtig, die Schauspielerin, die Angelica spielt, ist doch wohl der absolute Oberhammer. Sie ist verdammt gut. Und also in dem Song kriegen wir es auch schon ein bisschen mit, aber nachher vor allem, es gibt nachher einen anderen Song, wo wir es merken, Alter, kann sie gut singen. Aha. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Sie ist großartig. Ich kannte ja die Geschichte nicht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung dann später beim Winterball, dass sie es ist. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, es ist so ein bisschen hin und her, was nun eigentlich war zwischen den beiden oder nicht war zwischen den beiden. Nichts. Es war nicht wirklich was. Es gab nicht wirklich was. Nein, sie haben geflirtet ein bisschen. Aber die hatten eine Verbindung. Ja, Und die haben sich, sie war fast schon sein Gesprächspartner, was Politik betrifft. Ja, sie war clever. Die Schuylers waren alle ziemlich clever. Ja. Und das finde ich interessant, weil die haben ja Briefe hin und her geschickt und da ging es um Politik. Mhm. Also sie war offensichtlich Ansprechpartner für Alexander Hamilton. Sie war, hier wird eine Romanze erzählt, also eine unerfüllte Liebe. Ja. Kommt später in dem Ballsong. Ja. Und zwar, dass Angelica eigentlich auch Alexander liebt, aber ihrer Schwester den Vortritt lässt und deswegen nie wieder zufrieden sein wird. Die Frau war schon verheiratet, als sie aufeinander getroffen sind. Und es wird auch später irgendwann nochmal so sehr viel Aufhebens um ein fehlendes Komma gemacht, was eigentlich eine kleine Neckerei zwischen den beiden war. Wird hier komplett aufgespielt zu einer großen Liebe. Ja. War es nicht. Nein, also das war es tatsächlich nicht. Aber was tatsächlich? Also es wird ja viel darüber spekuliert. Aber es ist nicht ersichtlich. Man kann es nicht da wirklich so richtig reininterpretieren, finde ich. Aber, und das finde ich hier einfach schade im Musical, dass sie ihr nicht mehr dieses wir konferieren und wir reden über Politik und ihr nicht diesen Boden gegeben hat, den sie eigentlich hätte haben können von ich bin schlau und kann mitreden und beziehungsweise nicht nur mitreden, sondern auch Ratschläge geben im richtigen Zeitpunkt. Also ich habe das Gefühl bei diesem Song, wo wir jetzt sind, dieser erste Song von den Schuyler Sisters, der auch das Schuyler Sisters heißt, ist der verzweifelte Versuch von Miranda, nachdem er das Musical fertig hatte, das doch irgendwie den Bechdel-Test bestehen zu lassen. Ja, und er scheitert krachend damit. Weil die haben hier, okay, die Frauen brauchen jetzt unbedingt eine Szene. Wir versuchen jetzt ein bisschen Feminismus in diese Zeit zu packen. Und das ist schon schwierig im 18. Jahrhundert. Das ist genauso schwierig, wie wenn du versuchst, zu sagen, diese Zeit war ein Ort der multikulturellen Freude für alle. Aber auch das schafft das Musical ja theoretisch. Also, theoretisch, ne, wenn du das Cast anschaust, das sind alles POC und das ist ja geschichtsrevisionistisch absolut, irgendwie ja. Cool. Ich finde das eine tolle Haltung, mit der man das einfach macht eigentlich. Auch wenn es da wieder Probleme in der einen oder anderen Richtung gibt und man darüber reden muss, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich gut, glaube ich. Ich finde gerade in der Szene wirkt es unglaublich didaktisch draufgepfropft. Ich finde, es passt irgendwie nicht rein. Es wirkt wirklich wie der verzweifelte Versuch zu sagen, okay, und die Frauen haben übrigens auch eine Rolle gespielt. Und die Frauen wollten auch die Revolution und wir zeigen mal die Frauen, die jetzt hier kämpfen. Habe ich nicht so unbedingt so wahrgenommen. Ich hatte mit dem Stück dadurch so ein bisschen, ich fand das Stück witzig. Ja. Das ist ein witziger Song. Also ich finde es auch total lustig, diese drei Schwestern zu haben. Mhm. Du hast dann diese schillernden Angelica und Eliza und dann die Peggy, die hinterher stolpert. Das ist total süß. Das ist echt witzig. Ja. Und du hast auch, sie gehen über die Straßen und sie sagen, hey, und jetzt ist die Revolution und hey, schaut mal, was für tolle Zeiten, in denen wir leben. Und jetzt können wir auch frei sein. Das ist alles Bullshit. Die haben zu Hause am Herd gesessen. Das ist so, das ist Geschichtsrevisionismus. Und Alexander Hamilton hat gesagt, geht weg, ihr gehört an den Herd. Aber auch als Frau in dieser Zeit hast du eine Meinung dazu gehabt, ja, ob du die äußern durftest oder nicht, ist eine andere Frage. Aber du konntest ja wohl eine Meinung haben und auch vielleicht mit den richtigen Menschen dann darüber reden und auch dir Männer raussuchen, wie in diesem Song angedeutet wird, die irgendwie intellektuell auf ihrer Linie sind. Es ist, das ist das erste Mal in diesem Musical und das ist was das ganze Musical mich jetzt durchbegleiten wird in diesem Moment. Und vor allem auch nicht nur, aber auch, weil es in diesem Moment so besonders, weil es mir besonders stark auffällt. Und ich weiß noch nicht, wie ich's finde. Ja. Ich habe mir noch kein abschließendes Urteil gebildet. Und zwar, dass dieses Musical keine historische Realität erzählt, nicht mal im Ansatz, sondern komplett auf historisches Ideal setzt. Die ganze Erzählung dieses Musicals ist ideal. Ja. Und es gelingt ihm in einigen anderen Sachen deutlich besser. Also vor allem, wenn es darum geht, zum Beispiel wie schwarze Themen reingebracht werden in eine Zeit, in der schwarze Themen ständig unterdrückt wurde und schwarze Menschen. Da gelingt es ihm besser. Hier fällt es mir halt sehr stark auf, aber es ist halt so ein Störfaktor, der die ganze Zeit dabei ist und ich denke, okay, ich sehe, was du willst. Ich sehe den didaktischen Anspruch und ich verstehe das total und ich kann das auch feiern und ich finde das richtig und ich finde es großartig, dass dann die Konservativen sagen, George Washington war doch gar nicht so, der sah doch mal noch weiß. Finde ich großartig. Und trotzdem habe ich das Gefühl, was idealisierst du da gerade und ist das der richtige Umgang damit? Musst du diese Idealisierung fahren? Also das, was die Rechten ja schon seit immer können, Geschichte zu idealisieren, Nationalgeschichte zu heroisieren, zu romantisieren. Musst du das auch so machen? Also ist das unser Anspruch als Linke, Progressive, whatever, dass wir eigentlich das machen, was die Rechten machen, nur ein anderes Narrativ reinstecken? Reden wir noch über ein Musical, das unterhalten soll, oder reden wir über einen Dokumentarfilm? Es ist ein Musical, das unterhalten soll, aber dieses Musical hat einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Und diese Besetzung mit Schwarzen dieses Hervorheben des Migrationshintergrundes und des Abolitionismus von Hamilton folgt ja einem Ziel. Und das ist ein Ziel, das ich absolut teilen kann. Ich finde das Gesellschaftsbild und die Vision, die dieses Musical hat, absolut richtig. Ja. Das Musical will das vermitteln. Das Musical, Hamilton ist nicht apolitisch, das Musical. Das ist nicht ein Musical, das unterhalten will, sondern das ist ein Musical. Vielleicht ist Erziehen ein zu hartes Wort, aber es ist ein Musical, das politisch überzeugen will von einem gewissen Gesellschaftsbild. Ja. Und dazu gehört, und zu dieser Überzeugungsarbeit gehört, dass sie den Frauen eine wichtige Rolle geben, dass sie weiße Personen der Geschichte mit schwarzen POC, mit POC-SchauspielerInnen besetzen. Ja. Und dazu gehört auch, dass sie Themen, die vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt haben, wie der Abolitionismus, die damals nicht so eine große Rolle gespielt haben, dass sie die hervorheben und dass sie sagen, bei Hamilton ist sehr wichtig, dass er gegen Sklaverei geschrieben hat, obwohl das bei Hamilton gar keine große Rolle gespielt hat. Aber so groß ist das Thema der Sklaverei in dem Ding ja auch nicht. Und zwar eigentlich sogar schon so, dass ich es kritisieren würde, dass es zu klein ist. Ja, aber es ist größer, als es war. Hamilton hat sich nicht so viel mit Sklaverei auseinandergesetzt, wie das Musical einem weiß macht. Naja, ich muss ja nicht unbedingt Hamilton da hinsetzen, der sich damit auseinandersetzt. Hm. Ich finde, dass man andere Figuren hätte haben können, dass man vielleicht sagen hätte können, dass Washington Sklavenhalter war und dass die anderen alle auch Sklaven hatten und so. Das wird ja alles gar nicht so sehr. Es wird nur einmal in diesem Mic-Drop-Ding erwähnt, dass er sagt, yeah, we all know who did the working, the seeding oder the planting. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist ja genau das Grundproblem dieses Musicals, dass es das macht, wenn du das machen willst, dass es glaubwürdig ist, dann brauchst du andere Personen. Dann kannst du nicht diese Geschichte von oben erzählen, die ja auch tatsächlich von vielen HistorikerInnen kritisiert wird, nämlich das ist die Geschichte, das macht das Musical ja wie tausend andere amerikanische Mythenerzählungen davor, dass die Geschichte der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika erzählt wird als Geschichte von wenigen reichen, mächtigen, weißen Männern. Und es gibt Gegenentwürfe, es gibt andere Möglichkeiten, amerikanische Geschichte zu erzählen. Ja, gut, das hätte natürlich irgendwie ist natürlich ein anderes Musical und ich verstehe auch total, dass man den Wunsch hat, dass das so ist. Nur hat sich Miranda dagegen entschieden und eine andere Richtung eingeschlagen. Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich das verteufeln will oder ob das irgendwie für mich so ein großes Problem darstellt. Aber ich kann total verstehen, wenn einige Gruppen, gesellschaftliche Gruppen sagen, ja, aber wir das ist wieder nicht wirklich Repräsentation oder das ist wirklich nicht wieder das, was wir uns wünschen, um der Geschichte mal irgendwie gerecht zu werden. Kommen wir zu was, wo wir übereinstimmen können. Ja. Ich weiß, es ist die herausstechende Britpop-Nummer. Du hast sie ja als Intro gesungen, deswegen gehe ich davon aus, dass du sie geil findest. Ich finde sie so großartig. Oh mein Gott, ist das geil. Ich liebe es. Und nicht nur Jonathan Groff ist der Hammer. Alter, wie er da steht als King George mit seiner Spucke, die rausfliegt. Ja. Er ist sowieso bekannt als Schauspieler auf der Bühne, der sehr viel spuckt, muss man sagen. Ah. Aber er hat das benutzt und hat es gleich noch eingebaut. Und er meinte, dieser Gang, der da entstanden ist, der ja ist wirklich sehr statisch und der geht da mit so einer royalen, krassen. Und er meinte, das Zeug, was er da hatte, ist so schwer. Die Krone, die bei diesem, bei der Aufzeichnung gar nicht mehr die Krone war, das war inzwischen eine neue Krone, aber die Alter, die er in den Proben und in den meisten Vorstellungen hatte, die war auch so schwer zu balancieren, dass er gar nicht anders gehen konnte. Krass. Und es ist so geil, weil das für mich auch ein bisschen zulässt, rauszufinden, warum die tatsächlichen historischen royalen Figuren immer so dargestellt oder immer so wahrgenommen werden. Die können gar nicht anders laufen, weißt du? Es ist halt alles so wahnsinnig schwer und so, man muss es balancieren und man muss irgendwie, ohne zu stolpern, da durchkommen. Ich find's großartig. Du meinst, unsere Wahrnehmung von königlichem Auftreten ist eigentlich nichts anderes als die Wahrnehmung von einem Schauspieler, der mit einem Requisit kämpft. Ja, genau das. Es ist geil. Es ist eine tolle Nummer. Er ist großartig. Dieser Britpop-Charme, der drin steckt. Ja, ja. Das Burleske, was er da drin hat, dieses wirklich alberne, also es ist so die größte, es ist die historische Figur, die am ehesten der Travestiepreis gegeben wird. Total. Und dieses irre, der irre Blick, den er da drin hat und diese Bestimmtheit, mit der er sagt, ja, ich werde euch alle umbringen, um euch daran zu erinnern, wie lieb ich euch habe. Die britische Höflichkeit. Oh, geil, geil. Es ist toll. Also ein ganz, ganz, ganz wunderschönes Stück. Ja. Und dann haben wir den radikalen Gegenentwurf dazu, nämlich unser George Washington. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben, oder? Mhm. Right Hand Man. Du hast eine kleine Sache übersprungen, aber wir müssen auch ein bisschen uns ranhalten. Es gibt dieses kleine Duell zwischen dem einen Redner, der da steht und versucht, diese Rede zu halten. Ja. Und Hamilton kommt immer dazwischen und sagt, ey, Alter, jetzt mach mal ein bisschen hin. Also, du bist sterbenslangweilig. Ich erzähle euch mal, wie das hier eigentlich läuft. Und ich finde es eigentlich ganz nett gemacht, muss ich sagen. Es ist ein gutes Duett, ein guter Kampf zwischen zwei Leuten, die was sagen wollen. Es ist auf jeden Fall ein witziger, halber, nicht so richtiger Battle-Rap, sondern irgendwas dazwischen. Genau. Irgendwas zwischen Pop und Rap. Aber ich bin schon so hype wegen Hamilton. Mhm. Und offensichtlich ist das Publikum auch hype, weil jetzt macht Burr uns klar, jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Nämlich jetzt kommt endlich der General, den alle Amerikaner verehren, wo sich alle einig sind. Alle sagen, gegen Washington kann man nichts sagen. Ja. Der ist einfach die heilige Nummer der ganzen Sache. Gut, er hat Sklaven gehabt und so, aber... Gegen Washington könnte man ganz viel sagen. Ja. Bleib mir, also der endlich kommt der General, der reiche Sklavenhalter aus dem Süden, George Washington. Juhu. Und ich bin so hyped. Und ich finde, George Washington ist eine schwierige historische Figur, wie alle Gründungsväter. Ja, aber es ist so geil. Mhm. Alter, wenn er auftritt und allein schon die Ankündigung, ne, wenn wir uns so Ladies und du weißt das, ich habe keine Ahnung, ich hatte wenig Ahnung davon, aber ich wusste, jetzt kommt George Washington, Ladies and Gentlemen. In the moment you're waiting for. Und so, George! The General! George! Und dann Washington, der loslegt. Entschuldigung, ich rede zu viel, ich weiß. Nein, erzähl. Und dann Christopher Jackson als Washington, der dann loslegt mit seinem Rap und outgunned, outmanned. Mhm. Krieg! Es ist Krieg! Es ist geil. Ja. Und er macht das sehr gut und ich finde, dass sie nicht in die Falle tappen, das zu sehr zu verherrlichen. Ich finde, dass es dafür hat er nicht diese Bilder, die vielleicht so Kriegsfilme, Antikriegsfilme haben, die das Ganze sehr heroisch machen. Ich finde, in diesem Fall bleibt das alles auf einer gewissen Distanz, die nicht dazu führt, dass man zu sehr reingeht und zu sehr denkt, oh geil, Krieg, ich will ja auch Krieg haben, ich will alle kämpfen, ich will das auch alles machen. Das fühle ich die ganze Zeit dabei. Wirklich? Das ist komplett verherrlicht. Ja, ich denke, geil, kämpft für eure Freiheit, kämpft für euren Frieden. Ja, aber nicht dieses Kriegsverherrlichende, sondern dieses Freiheitsdrängen, das ist es doch. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen mehr. Also wir haben ja Hamilton, es wird ja auch thematisiert, glaube ich, Hamilton singt sogar irgendwann mal im Song, er wollte eigentlich immer einen Krieg oder so, ja, das um stimmt. sich zu beweisen. Und das ist tatsächlich auch ein Zitat, also ein historisches Ding. Hamilton hat tatsächlich geschrieben, als junger Mensch, er wünscht sich einen Krieg, damit er sich beweisen kann und damit er die Sachen ändern kann, die jetzt gerade schief laufen. Und das haben wir hier auch, finde ich. Also dieses Gefühl, wir sehen hier einen Krieg, der als Möglichkeit, sich zu beweisen ist und wir haben hier George Washington, Washington als den Übermann, der in diesem Krieg kämpft, und Hamilton als den Jungen, der sich jetzt mit ihm beweisen kann, bei ihm beweisen kann. Und wie gesagt, ich bin total hyped. Ich habe auch Bock, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und irgendeinen verdammten Briten zu erschießen. Das ist großartig. Das ist wirklich ein toller Song, oder? Ja, ja, total. Gehört aber auch zu den Momenten, wo ich langsam so reinrutsche in dieses Gefühl von oh, amerikanischer Patriotismus da. Ich will nicht rechts abbiegen. Bitte, nicht rechts abbiegen. Das ist schon schwierig dann. Ja, definitiv. Ja. Naja, gerade der Militarismus und gerade die Verherrlichung von militärischen Rängen und so. Ja, the General. Ja. Wir haben unseren Winterball, ne? Es gibt diesen Winterball, den ich schon nicht mehr in Erinnerung habe, muss ich sagen. Ich komme auf Helpless zu. Und ja, der Winterball ist so ein bisschen vorgeplänkelt. Ja, wo Burr und Hamilton singen kurz darüber, dass sie die Ladies jetzt anmachen wollen. Und ich finde... Ladies! Genau, Ladies. Okay. Burr sagt, dass sie das Einzige ist, was sie in common haben. Und es gibt dieses eine nette Zitat von Burr. Es ist nicht die Frage, ob, sondern welche von ihnen. Ja, okay. Und dann haben wir Helpless. Ja, und das ist natürlich der typische Song für so ein Musical. Der musical-sigste Musical-Song, den du dir vorstellen kannst wahrscheinlich. Hast du damit ein Problem? Kommst du damit klar? Weil ich finde ihn total, weil ich Musicals auch liebe, total gut. Ich mag den. Allerdings muss ich sagen, stellt da die Frau in eine Ecke, die ich so ein bisschen problematisch finde. Bei Helpless. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Art und Weise ist, das darzustellen. I'm helpless. Ja, okay. Nein, ich will keine helpless Frau da haben. Ich mag den Song nicht so. Er nervt mich ein bisschen. Nee, ich finde Philippa so, die Eliza Hamilton spielt, macht das total okay. Ich finde den Song, er ist mir zu kitschig. Ein bisschen. Und ja, ist auch der Moment, wo er mir ein bisschen zu deskriptiv ist. Und ich gehe durch den Raum und ich sehe dich in meiner Hand und bla, und dann bin ich helpless. Ja, ja. Und er wird natürlich auch in den Schatten gestellt, weil danach kommt der Knaller von einer Ballade, wenn Angelica bzw. René Lise Goldsberry Satisfied singt. Und es ist einfach so, okay, du hast diese eine Ballade und gleich danach eine nächste. Und wenn die Ballade, die folgt, diese eine Ballade so wegfegt, dann ist es halt nicht so gut für die Ballade, die davor war. Wir können ein kleines bisschen reinrutschen in das, was jetzt so kommt. Und da würde ich gerne anfangen, mal über die Ausstattung zu reden. Ja. Ich finde das Bühnenbild wahnsinnig gut. Ich finde, dass auch die abgefilmte Version davon total gut abgefilmt ist. Es gibt so kritische Stimmen, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, und ihr habt es live gesehen und ach, und da finde ich nicht, dass die richtigen Entscheidungen getroffen haben, was sie in den Fokus setzen. Das habe ich natürlich alles nicht im Background. Ich weiß nicht, was das live ist. Aber die abgefilmte Version, so wie ich sie vor mir habe, finde ich grandios gut. Also Thomas Cale ist ja der das inszeniert, nicht inszeniert hat, der die Regie geführt hat. Er macht es ziemlich gut. Also sie haben gute Bilder gefunden, total. Es ist ja das zweite abgefilmte Bühnenstück, über das wir reden. Wir hatten ja Much Ado About Nothing. Ich finde, man merkt hier einen deutlich qualitativen Unterschied. Also es liegen ja auch 20 Jahre zwischen den beiden. Es ist nah dran, es ist immersiv. Ja. Also viel mehr kann man, glaube ich, nicht machen, wenn man von einer Bühne, die sehr statisch ist und die wenig Abwechslung hat. Das ist erstaunlich übrigens. Für ein großes Broadway-Musical hat Hamilton ein sehr karges Bühnenbild, würde ich fast behaupten. Es ist das Beste, was man da rausholen kann. Ja, ich finde, dass sie das alles super hinstellen und man super die Möglichkeiten hat, die man für ein Musical braucht. Dann steht mal jemand oben, da steht jemand an der Seite, dann haben wir einen Spot hier, einen Spot da. Du kannst den Raum teilen, du kannst mal einen Tisch hinstellen. Ich finde das alles total gut. Ja, es ist minimalistisch. Also ich finde es erstaunlich minimalistisch für so ein großes, opulentes Musical. Ja, ja. Aber es ist funktional und es funktioniert vor allem, weil es diese kleinen Räume erschafft. Ne? Wir haben viele kleine Räume in diesem Stück. Wir haben unglaublich viele Szenen, in denen Menschen am Tisch sitzen, sich unterhalten und Sachen planen. Ja, ja. Und wir haben, und so wie sie das Bühnenbild gemacht haben, funktioniert dieser Wechsel von den großen Räumen wie der Ballsaal oder das Schlachtfeld zu den kleinen Räumen erstaunlich gut. Ja, ja, ja. Hat auch viel mit der Choreografie zu tun, finde ich. Die Choreografie ist nämlich auch tatsächlich, finde ich, ganz gut. Es gibt natürlich andere Musicals, die dann mit anderen Sachen aufwarten, mit Fernsehballett oder was auch immer. Aber ich finde, dass sie das sehr, sehr gut machen. Eine gute Choreografie haben und auch mit Menschen wie mit Requisiten umgehen. Also Menschen bauen einen Raum, in dem sie drumrum stehen auf eine bestimmte Art und Weise oder dass sie eine Choreografie drumrum haben, um eine Intimität herzustellen oder dieser Kreis, der sich in der Mitte bewegt, um die tanzenden Leute drumrum, die da bei dem Ball sind und so weiter. Ja. Und da kommen wir jetzt auf das zu, was du mit Satisfied andeutest. Erstmal der Song von Angelica, Eliza Hamilton und den Background-Leuten da. Dieser eine Moment, wo es einmal Boom macht und du gehst rückwärts. Ich find's großartig. Es ist eine tolle Idee. Es ist so eine geile Idee, weil sie das Ding nochmal aufziehen. Also man sieht nochmal, was passiert. Du erinnerst dich, aha, aha, aha. Sie gehen jetzt darüber. Sie stellt ihnen Schwester vor und so weiter. Und sie darf immer wieder dazwischen sagen, okay, das sind meine Gedanken. Das ist das, was in mir passiert. Ob ich das jetzt gut finde, dass alle einfach auf Hamilton scharf sind, weiß ich nicht genau. Ich finde, sowas hat immer einen Geschmäckle, den ich nicht so geil finde, wenn man eine Hauptfigur hat, die man selber schreibt, die man dann selber spielt, ja. wo dann alle Frauen auf ihn fliegen. Ich weiß nicht, was Ego das ist. Ego-Plitation oder so. Ja, irgendwie so. Aber ich finde, dass die Inszenierung so wahnsinnig gut ist an der Stelle. Super geil. Also auch der Song einfach so groß. Großartig. Und es liegt vor allem daran, dass sie das halt echt gut macht. Also sie, die Angelica spielt, Renee Elise Goldsberry, um den Namen nochmal zu nennen, macht es ganz großartig. Und diese Verzweiflung und diese Sehnsucht, ja, die in diesem Moment drin ist, ist kompletter Bullshit. Das ist nie so passiert. Es ist historisch überhaupt nicht akkurat. Und ich finde, genau dafür lohnt es sich schon. Weil sie darf dann Sachen sagen, die einfach wichtig sind für den Moment. Dass sie dann sagt, okay, ich habe hier drei Fundamental Truths. Und das eine ist, dass mein Job jetzt, wenn ich mich so umschaue auf meine anderen beiden Geschwister, mein Job ist es, reich zu heiraten. Ich habe diesen Social Burden, den ich tragen muss, weil ich in einer Zeit lebe, in der das einfach so ist. Ich finde es wahnsinnig gut an der Stelle, weil sie, ich weiß, die historische Angelica war schon verheiratet, aber du brauchst in dem Moment leider diejenige, die kann ja sonst nicht darüber so reden. Weißt du? Ja, ich weiß gar nicht, ob es diesen Song, also ich weiß gar nicht, ob es diese Liebesgeschichte überhaupt gebraucht hätte. Diese unerfüllte Liebe, die dann, weil die Figur Angelica wird dadurch auch ein bisschen schwächer gemacht, ne? Die Figur Angelica hat Momente, wo man denkt, oh, sie kann richtig stark sein. Ja, voll. Wir haben später diesen Moment, wo sie kommt, nachdem diese Reynolds Papers veröffentlicht wurden und die Affäre bekannt wurde von Hamilton und sie ist dann da und Hamilton sagt, ah, schön, dass endlich jemand da ist, der mich versteht. Und sie sagt, verzieh dich, ich bin hier für meine Schwester. Ja. Es gibt diese Momente von ihr und die sind relativ selten. Ja. Aber sie wird natürlich schwächer gemacht, wenn wir erzählen, oh, ihr ganzes Verhältnis zu Hamilton ist das von einer unerfüllten Liebe und Sehnsucht. Also die ganze Zeit projiziert auf den Mann. Ja, das finde ich eben auch problematisch. Man hätte darauf einen anderen Spin finden können. Aber ich finde, dass diese Sachen, die sie da jetzt mitmachen, inszenatorisch und in dem, was sie da sagen kann, über die Zeit und über ihre Position, wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig und schön. Und ich bin zum ersten Mal in diesem Stück, und es ist ja noch gar nicht so wahnsinnig weit, es ist der 12. Track oder sowas, bin ich in Tränen aufgelöst. Es ist wirklich krass, weil das emotional so gut ist, weil die Musik so gut ist, weil dich das so reinzieht. Ja. Das ist krass. Also es ist musikalisch, es ist ganz großartig. Der Text ist auch toll. Ja. Deswegen fällt es mir so schwer zu sagen, ah, hätte man drauf verzichten können, weil ich finde die Storyline, die dahinter steht, finde ich echt nicht gut. Die finde ich, macht auch, die wird auch der Angelica nicht gerecht. Mhm. Also sowieso, ich finde, es gibt diese Momente, wo man merkt, sie versuchen, diese feministische Perspektive reinzubringen auf die Skylars. Ich finde, es gelingt ihm überhaupt nicht. Also das ist das, wo das Musical inhaltlich die größten Schwächen hat, wenn es versucht, irgendwie feministisch zu sein. Und Miranda hat ja selbst gesagt, oh, ich könnte mir auch vorstellen, die Gründungsväter mit Frauen zu besetzen. Warum hast du es nicht gemacht? Ja. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das stimmt. Aber ja, und das dann, es ist schade, weil da gäbe es Potenzial. Du siehst das Potenzial auch. Du siehst sogar, dass sie das Potenzial irgendwie nutzen wollten, aber es scheitert eben daran, dass unter anderem so eine Geschichte erzählt wird, wie Angelica ist einfach verliebt in Hamilton und kommt nicht damit klar, dass er ihre Schwester heiratet und eine Geschichte des Opfers und Märtyriums, bla. Ja. Ja, also ich glaube, da sind wir so halbwegs, vielleicht nicht in der Intensität, aber zumindest in der Grundlage ähnlich, in der Wahrnehmung. Dann kommt der Song Wait For, Moment, ich bin ja schon zu weit. Story of Tonight mit Burr, Mulligan, Lafayette, Lawrence und Hamilton. Genau, nochmal nochmal das Freiheitsthema, diesmal auf die Ehe gemünzt. Aber auch dieses Freundschaftsthema vor allem. ja, so eine Freundschaft, die in der Form ja nicht so stattgefunden hat, außer zu Lawrence. Das finde ich übrigens auch, um das schon mal vorwegzunehmen, ich finde es ganz spannend, dass Hamiltons Sohn von dem gespielt wird, der davor Hamiltons besten Freund gespielt hat. Ja. Ist ganz spannend. Wir haben, der wird nämlich jetzt auch eine Rolle spielen im nächsten Song, nämlich im ersten von drei Duellen. 10 Duel Commandments. Aber wir haben doch vorher noch Wait For It und Stay Alive. Nee, das müsste danach kommen, weil Stay Alive ist doch... Ah ja, doch, du hast recht. Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Flo. Ah, Wait For It mit Burr. Jetzt habe ich's, ja. Das ist der Song, wo Burr davon singt, dass er mit der Frau von dem britischen Soldaten gevögelt hat. Und ich finde es wahnsinnig gut. Diesen Song finde ich wahnsinnig gut, weil der die Tragik von Burr und mir sehr viel näher bringt, was mit ihm ist. Und extendet das Ganze auf nicht nur, ich warte auf meine Macht und ich bin opportunistisch und so weiter, sondern sein ganzes Wesen. Er ist auch einer, der einfach privat sagt, ja, ich bin verliebt, tragisch verliebt und ich warte darauf, dass sie sagt, ja, ich trenne mich von meinem Mann und solche Sachen. Da finde ich ihn total menschlich. Ich kann voll in ihn reingucken emotional und das finde ich total gut. Ja, ich weiß nicht, also ich fand den Song... Der war so ein bisschen reingedrückt. Ich fand ihn super. Er hat dieses Motiv, was später auch nochmal aufgegriffen wird, was ich toll finde. Dieses Love doesn't discriminate between the sinners and the saints. Mm. It takes and it takes and it takes. Dieses and it takes and it takes. Das ist cool. Ja. Das hat auf jeden Fall eine Stärke. Es hat mich emotional nicht an Burr angeführt, sondern es war ein guter, nachdenklicher Song. Aber ich hatte das Gefühl, Burr ist hier eigentlich auch vor allem da als Stichwortgeber für Themen, die in dem Musical da sind und weniger um seinen Charakter mehr zu geben. Absolut für ihn. Ich bin voll an ihm dran in dem Moment. Du bist einfach nur ein herzloses Arschloch. Ja. Hey, ich habe Burr nicht so ans Bein gepinkelt wie dieses Musical. Burr, der ein Porträt von einer feministischen Autorin in seinem Wohnzimmer hatte, ein riesiges Porträt. Hm. Und der gesagt hat, die Frauen, das ist unsere Hoffnung. Wenn wir irgendwie, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, dass wirklich sowas wie Freiheit und Gerechtigkeit existieren, dann können wir die Frauen nicht ausschließen. Weißt du, ich finde es nicht schlimm und nicht schlecht, dass, was wir vorhin gesagt hatten, was ich vorhin gesagt hatte, dass Lin-Manuel Miranda auch der Meinung ist, dass Burr eine wahnsinnig interessante Figur ist und dass man über die auch ein komplettes Musical machen könnte und da so viel drinsteckt und eben auch er gesagt hat, dass der viel, viel progressiver teilweise war. Aber man kann doch zwei unterschiedliche Sichtweisen einer Geschichte erzählen. Man kann doch sagen, Hamilton hat das so erlebt und wenn wir jetzt ein Musical über Burr machen, dann erzählen wir das anders. Und das ist doch in Ordnung. Wir können doch damit leben, dass es zwei Wahrheiten gleichzeitig gibt. Das Ding ist ja, Hamilton hat es nicht so erlebt, sondern pass auf, stell dir vor, wir finden eine Zeitmaschine. Ja. Wir reisen ins Jahr 1786, meinetwegen, 87. Ja. Wir packen in diese Zeitmaschine George Washington, David Hamilton. Mhm. Nehmen wir noch Thomas Jefferson und Adam, wie heißt der zweite Präsident? John Adams. Oh Gott, der Arme. Wer ist das noch gleich? Wir packen diese vier Leute in die Zeitmaschine und fahren mit ihnen nach New York in unsere Zeit und zeigen ihnen dieses Musical. Der Einzige, der sich nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird, ist Aaron Burr. Alle anderen werden sagen, wir finden das total kacke. Hamilton wird dazwischen schreien, Ausländer raus! George Washington wird sagen, ich hätte gerne den. Aaron Burr wird sagen, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Als Einziger von denen. Tja. Gut, let that sink in. Es verschwindet irgendwo in den Untiefen meines Herzens, damit ich weiter über dieses Musical reden kann. Wo waren wir? Ich wollte über das Duell reden. Du wolltest gerne über das Duell reden. 10 Duel Commandments. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie das Duell schon mal einführen. Dass sie schon mal einführen, dass es Duelle in der Form gibt, wie sie sind, was für Gedanken man dazu hat und wie das Ganze abläuft. Die Funktionalität klarzustellen, um dann eben auch am Ende dann dort landen zu können, wo man ist. Und es passiert, glaube ich, dreimal, oder? Es gibt drei Duelle. Wir haben das hier, das ja nicht stattfindet. gegründet. Mhm. Und dann haben wir das, wo Philip Hamilton, der Sohn von Alexander, getötet wird. Und dann das, wo Hamilton selbst getötet wird. Ja. Und er geht ja gut damit um, oder? Also er redet ja über dieses Thema sehr reflektiert. Ja, ich finde es spannend. Es ist eine tolle Geschichtsstunde, weil es ist total spannend, wie dieses ganze Duellsystem funktioniert hat. Ja, genau. Und dass ich zum Beispiel sagen, wir gehen nach New Jersey. Alles ist legal. Ja, das ist ein toller Kommentar. Es war wirklich so. Die mussten über den Fluss steigen, damit sie sich duellieren konnten, weil in New York war das verboten. Und dann vor allem geil, wie durchchoreografiert das war. Das war tatsächlich so. Die Duelle haben die meiste Zeit über nicht so stattgefunden, wie wir uns das vorstellen, dass zwei Leute sich erschossen haben, sondern die haben das irgendwie geklärt. Die haben so ein bisschen Hokuspokus drumherum gemacht. Genau. Das ist toll, wie das erzählt wird hier. Jeder wusste, was für eine scheiß Idee das eigentlich ist. Ja. Jeder wollte irgendwie so ein, ja, wir machen jetzt mal ein bisschen, klopfen uns auf die Brust, machen mal und dann vertragen wir uns wieder, damit hier keiner stirbt. Ich muss an etwas denken. Ich als Kind in der Schule. Man ist so loyal zu seiner Schule und zu Leuten, die man gar nicht kennt, weil man irgendwie so Schulrivalitäten unter Schulen natürlich. Kennst du, oder? Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Und dann gab es irgendwann mal über einen Buschfunk über Leute, die ich gar nicht kannte, aber die aber auf der Schule waren. Jemand sagte, okay, oh, und der Typ von der anderen Schule, die treffen sich heute und dann kloppen die sich so richtig und dann wird's ja, wir müssen die unterstützen. Und dann sind wir richtig mit großer Gruppe zu diesem Treffpunkt im Park. Und dann kam der andere Typ auch tatsächlich mit irgendeiner so einer großen Gruppe. Und wir standen da irgendwo ein bisschen abseits, haben gar nicht so richtig mitbekommen, was machen die da. Und dann kam es durch den Buschfunk, ja, wir gehen jetzt wieder nach Hause, ist doch nichts, ist abgeblasen, wir prügeln uns jetzt doch nicht. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht. Meistens ist es die bessere Idee, weil es kann auch anders ausgehen und dann plötzlich schlagen wirklich mehrere Leute aufeinander ein. Das kann richtig übel enden. Und absolut. Und so ist halt das mit diesen Duellen. Und ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, dass dieses Ding da drin ist, auch wie es ausgeht und wie es erzählt wird, dass man einfach sich dann mit seinen Seconds zusammenstellt und die unterhalten sich dann und sagen, ja, wenn du das machst, dann mache ich das und da, bitte entschuldigt euch und da, gebt euch die Hand und so. Dass klar wird, wie tragisch die anderen beiden Tode sind. Übrigens Teil der Überhöhung von dem Konflikt zwischen Hamilton und Burr. Burr war bei diesem Duell nicht anwesend. Ja. Hamilton war der Sekundant von seinem besten Freund. Ja. Burr, es war jemand anderes. Ja, natürlich. Aber du hast die Schauspieler schon mal da, die sollen jetzt übrigens auch was machen. Was aber vor allem geil ist an diesem Song, ist auch das, was danach kommt, nämlich der erste Konflikt zwischen George Washington und Hamilton. Ja. Wenn George Washington Hamilton einmal zu oft Son nennt. Mhm. Und es ist geil, weil wir im Musikalischen einen Ausbruch haben von Hamilton? Krassen Emotionen. Genau, von Hamilton, der sagt, nenn mich noch einmal so. Ja. Und dann alles friert ein. Es ist super. Ich finde, dass diese Emotionen von Hamilton, von der Version, ich muss nochmal sagen, diese Musical hat eine eigene Version von Hamilton, und der ich total folgen will. Und ich finde es für das Musical, all diese Entscheidungen für das Musical, nicht für den historischen Hamilton, aber für dieses Musical, total geil. Hier wird mir total gut erklärt und total gut gezeigt, wie Hamilton drauf ist. Nach einer gewissen Zeit, I want to fight, not right. Das ist ihm wahnsinnig wichtig. Und das auch ein historisches Zitat ist. Und dieses, wie sich das aufbaut, wie sich sein Drängen so aufbaut und seine Wut darauf, dass er nie an den Punkt kommt, wo er mal auf die Kacke hauen darf. Ja. Sondern er muss immer die Briefe schreiben für Washington. Und er war ein begnadeter Schreiber. Er war ein großartiger Autor und er wollte nie der Schreiberling sein. Ja. Und er hat bevor George Washington gesagt hat, du wirst dir das jetzt für mich, hat er das von zwei anderen abgelehnt. Ja, genau. Und bei George Washington war es dann aber so, okay, da kann man nicht mehr Nein sagen. Und der hat dann halt nicht nur Briefe geschrieben, sondern er hat tatsächlich auch so Entwürfe für andere, für so später natürlich Gesetzesentwürfe und so weiter. Aber er hat wahnsinnig viel auch für ihn agiert, für Washington, weil Washington natürlich auch nur begrenzt Zeit hat. Also 24 Stunden am Tag wie alle anderen auch. Und da hat er war quasi Washington 2.0. Er war seine rechte Hand. Und das ist schon krass und das ist eine tolle Position. Ja. Und aus dieser Position rauszuwollen, weil er kämpfen will, boah, meine Güte. Ja. Es ist ein geiler Moment. Dann haben wir ja, also, wir haben jetzt, wir bewegen uns langsam in Richtung des Endes der ersten Hälfte. Mhm. Kurz vor der Intermission. Zum einen ist Eliza schwanger. Mhm. Und dann haben wir aber jetzt den Krieg, ne? Wir haben den großen Unabhängigkeitskrieg. Und eine Sache, die mir in den Songs, die jetzt kommen, es sind ja mehrere Songs, besonders Die, was ich einfach am stärksten fand. Ich glaube, vielleicht mein zweitliebster Song des Stücks, Lafayette. Aha. Lafayette ist so eine coole Sau. Und wie Lafayette rappt. Und ja, man kann einmal kurz mit der Stirn runzeln, wie hier der französische Akzent überspannt wird. Ja. Aber es ist einfach badass. Und ich denke die ganze Zeit, geil. Das ist übrigens der Moment, wo ich denke, oh, jetzt kommt die Pause. Ja. Aber sie kommt noch nicht. Nee, sie kommt noch nicht. Das ist so ein seltsamer Moment, wo ich dann davor sitze und sage, okay, ich mache mir schon mal einen Tee oder sowas. Aber nein, die Intermission wartet noch. Die Intermission wartet noch, weil wir müssen jetzt, der Krieg muss gewonnen werden. Mm. Und dann haben wir tatsächlich diesen Moment, dass die Frage im Raum steht, was kommt jetzt? Wie geht's weiter? Ja. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt? Und wir haben nochmal den König. Wenn ich zu schnell bin, sag Bescheid, aber ich habe so das Gefühl, jetzt können wir mal zu... Ja, zieh mal ein bisschen an, alles gut. Wir haben nochmal den König, ein tolles Reprise. Wir haben den König später nochmal, wenn er über John Adams singt. Ja, und sagt, John Adams, den kenne ich doch. Wenn der König auftritt, freue ich mich immer. Ja, der ist toll, also einfach der absolute Hammer. Die Kommentare, die in diesem Song sind, sind großartig. Und er ist einfach so spöttisch. Und sein irres Wesen kommt immer mehr raus. Ich finde es super. Was wir ein kleines bisschen übersprungen haben, ist dieser Yorktown-Song mit Immigrants, We Get The Job Done. Das ist Lafayette. Lafayette das und stimmt. Genau, Lafayette ist einfach badass zusammen mit Hamilton und sie schaffen den Krieg. Es ist geil. Also ich stehe total auf Lafayette in diesem Krieg. Ja, es ist ein toller Song auch. Und dann nach King George, der What Comes Next singt, gibt es Dear Theodosia. Der Song, den Hamilton, wir haben wieder eine Ballade. Hamilton singt für seine Kinder, für Philip und Theodosia. Und Burr. Und Burr. Oh. Die haben ja beide für ihre Kinder. Genau, stimmt. Und das ist nämlich der nächste Song, Plor, der mir Burr näher bringt. Und der mir, ich kann voll in seine Emotionen reingucken. Ich weiß nicht, was du hast, Plor. Du bist, irgendwie ist dein Herz völlig kalt geworden. Und nochmal, Burr wird als Nemesis erzählt. Es wird eine Spiegelung erzählt von Hamilton. Also Burr kriegt Kind Theodosia und Hamilton kriegt sein Kind Philip. Aber wir fangen mit Burr an. Nicht mit Hamilton. Ja, weil er der weniger Wichtige ist. Na, was? Nein. Burr ist der Hamilton am Schluss erschießt und sagt, du machst mein Kind nicht zur Waisen. Und das wird hier vorbereitet. Das aber ist eine Antizipation des Mordes. Natürlich wird das vorbereitet, aber es wird auch die Emotionalität. Du kannst auch einfach nur sagen, ja übrigens, er ist Vater geworden und das abschließen. Aber er kriegt eine emotionale Szene dafür und einen emotionalen Song, der wirklich gut ist. Komm, also das ist ein toller Song. Hamilton darf in diesem Song singen, I'll do whatever it takes. Und Burr darf singen, I'll make a million mistakes. Noch Fragen? Was ist sympathischer? Es ist ein Hamilton-Song. Es ist ein Hamilton-Song und Burr darf als Spiegelbild und Nemesis dastehen. Er ist doch derjenige, der schon antizipiert, dass er, ich meine, was ist, wenn du jemanden vor dir stehen hast, entweder der sagt, oh, ich bin der Geilste, oder er sagt, ja, ich mach bestimmt einen Haufen Fehler auf dem Weg, aber ich versuch's irgendwie. Wer ist sympathischer? In dem Stück Hamilton. Auf jeden Fall, Mann, inszeniert ist. Nein! In Wirklichkeit ist es natürlich Aaron Burr, der nicht in eine reiche Familie eingeheiratet hat. Hm. Und wo eine reiche Familie, wo alle Briefe und alle Texte gesichert werden konnten, um die Erzählung für die Nachwelt so zu erhalten, dass man als Held dasteht. Hm. Und Burr, der übrigens gesagt hat, also... Alexander Hamilton sagt, alle Ausländer, die nicht britischer Abstammung sind, sollen raus. Ich bin da dagegen. Der Aaron Burr, der ist mir sympathisch. Aber das ist nicht der Aaron Burr im Musical. Der Aaron Burr im Musical ist der, der sagt, ich rühre schon mal die Giftmischung an. Du bist ein schlimmer Zyniker, Flor. Ich kämpfe gegen den Zynismus dieses Stückes, das sagt, wir brauchen einen Bösewicht. Du siehst das da drin. Wir brauchen einen Bösewicht, um diese Geschichte zu erzählen. Komm, lass ihn schreiben. Die nächsten, wir kommen jetzt zur Halbzeit und die nächsten Songs befassen sich vor allem viel mit dem Schreiben. Und Why Do You Assume You're the Smartest in the Room ist dann noch, also Nonstop heißt der Film, der Song. Ich find's gut, auch hier wieder. Es ist toll. Witzig, das ist ein total witziger Song, aber es zeigt Aaron Burrs Arroganz und er kommt nicht damit klar, dass Hamilton so erfolgreich ist. Nein, aber er fragt auch, warum bist du so arrogant? Why do you assume you're the smartest er hält ihn für in the room? Projektion eines Bösen. Und es stimmt. Nein, jetzt musst du schon Projektionen heranziehen. Völliger Quatsch. Er hat völlig recht. Hamilton ist total arrogant in dem Zusammenhang. Ja, ist er, aber das Musical erzählt das nicht. Natürlich, total. Ja, ich weiß nicht. Es wird übrigens nicht erzählt, was Hamilton da vor Gericht ausfechtet. Ne? Hamilton weißt du, wen Hamilton viel vertreten hat? Wer denn? Sklavenhalter. Ja. Er hat Sklavenhalter bei Eigentumsrechtsfragen vertreten. Oh, fuck. Unser großer Abolitionist. Kannst du bitte das Messer wieder aus meinem Herzen rausziehen? Oh, aua. Okay, ja. Ja, ja. Es ist ein toller Song. Es ist wieder ein guter, also dieser Konflikt zwischen Burr und Hamilton. Es gibt ja diese Songs, die den immer so hochkochen lassen und immer wieder einspielen. Das ist raffiniert gemacht, auf jeden Fall. Auch wenn es nichts mit historischer Realität zu tun hat. dass dieser Konflikt immer wieder nach oben gespielt wird und auch gar nicht so wild. Ne? Mhm. Es gibt einfach, Burr ist sauer, weil Washington ihn rauswirft aus dem Zimmer und sagt, mach mal die Tür hinter dir zu. Mhm. Ja, ja. Burr ist sauer, weil Hamilton vor Gericht erfolgreich ist. Burr kann es überhaupt nicht ertragen, dass Hamilton zu ihm sagt, ich brauch dich, du bist nämlich ein guter Anwalt, das kommt später. Dieser Konflikt kommt immer mal wieder hoch. Ja. Das ist gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, danke. Ist das jetzt auch schon, wo der beste Freund stirbt? Oder ist das erst später? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil das bei mir jetzt drinsteht, aber nicht als extra Song und ich weiß gerade nicht ganz genau. Ja, der muss ja sterben im Krieg, ne? Der muss jetzt eigentlich sterben und ich bin auch da wieder den Tränen nicht nur nah, sondern es ist einfach weit darüber hinaus. Ich find's so krass. Es ist sehr traurig. Es ist vor allem traurig, weil diese Männerfreundschaft, dass die Hamilton so wichtig ist, das wurde sehr lange erzählt im Stück, weil wir immer wieder wir haben ja dieses Reprise von Story of Tonight, wo er mit seinen Freunden zusammenhängt. Ja. Und wenn er versucht, so irgendwie mit ihnen zusammenzukommen. Also es gibt einfach diese Momente, wo man merkt, dass Freundschaft ihm sehr viel bedeutet. Mhm. Es gibt HistorikerInnen, die mutmaßen, dass die Beziehung zwischen Lawrence und Hamilton etwas inniger war als nur freundschaftlich. Oh, okay. Aber es ist so ein bisschen Historical Gossip, deswegen würde ich das nicht zu schwer gewichten. Aber sie hatten auf jeden Fall wirklich eine enge Freundschaft. Ja. Und entsprechend, also wie auch immer, sie hatten ein sehr enges Verhältnis und entsprechend hart muss es für Hamilton gewesen sein, dass der gestorben ist. Die Reaktion von Hamilton ist, jetzt schreibe ich umso mehr und umso schneller und umso mehr arbeite ich. Das ist schon, boah, Consistency in Character, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir dieses Halbzeit-Medley, ne, wo nochmal alles reingeworfen wird und das ist das, was Miranda wirklich gut kann, ist diese Motive nochmal aufgreifen. Dann haben wir dieses Stück kurz bevor die Pause kommt, wo er Schatzmeister wird und wo dann nochmal dieses Look how lucky we are, dieses Never satisfied, das Helpless, throwing away my shot und alles wird schon geworfen und ich sitze da nur, Gänsehaut. Das haut mich voll um. Ja, give it to me. Wahnsinn. Und ich finde es auch musikalisch natürlich wahnsinnig anspruchsvoll, weil die Songs ja alle, die er zitiert, die sind alle, haben unterschiedliche Tempi, die haben unterschiedliche, also die sind musikalisch einfach völlig unterschiedlich geschrieben und die dann zusammenzubringen und da irgendwie dann auch übereinander zu legen, sodass die irgendwie timingmäßig zusammenkommen, es ist der absolute Hammer. Es ist Wahnsinn. Es ist genau der richtige Moment auch also du hast es schon angedeutet, man hätte auch ein bisschen früher sagen können, jetzt machen wir den Cut, jetzt ist die Halbzeit. Aber es ist genau der richtige, also der Song ist genau der richtige Song, um das zu sagen, jetzt kommt der Vorhang, jetzt dürft ihr 5 Minuten eine rauchen gehen. Ja. Das muss ich jetzt auch machen. Okay, wir machen eine Intermission und dann geht's weiter. I'm not throwing away my cigarette. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. So, willkommen zurück. Wir kommen nach einer Pause und wir kommen vor allem nach einer ersten Halbzeit, in der unglaublich viel passiert ist. Ne? Also wir hatten Hamiltons Lebensgeschichte, seinen Aufstieg zur Right-Hand-Man von George Washington und dann hatten wir vor allem Krieg und Bumm und Liebe und Heirat und ganz viel Action, die absolut dankbar ist für ein Musical. Ne? Du hast, wie sie in den Krieg ziehen, wie sie für Freiheit kämpfen. Mhm. Und dann kommen wir zum trockenen Teil? Fragezeichen. Zur Gründung der USA als Staat. Ne? Ja, ja, ja. Und da kommen die gleichen Ängste wieder hoch, die man am Anfang hatte, weil tatsächlich Anfang dieser zweiten Teils, da denkt man schon so, ja, okay, jetzt hast du versucht, das Ganze irgendwie als Rap-Battle aufzuarbeiten. Wie findest du das, Plur? Ich find's total geil. Es ist ja, und ich find's vor allem geil, weil auch jetzt so retrospektiv, nachdem ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe, ja, jetzt kommt eigentlich der große Konflikt, den ja Hamilton hatte. Ja. Und zwar der große Konfliktpartner vor allem, den Hamilton hatte. Und das war nicht Aaron Burr, das war Thomas Jefferson. Mhm. Und da haben wir diesen großen Kampf zwischen den Föderalisten, Hamilton und Washington und den Antiföderalisten, Jefferson. Ja. Und dieses ganze Zwei-Parteien-System, was wir in Amerika haben, das hat damals gestartet mit komplett anderen Ausrichtungen als heute. Voll, ja. Aber es gab diese zwei Parteien, die sich dann gegründet haben. Und das war der Kampf, den Hamilton bis zum Ende seines Lebens dann auch führen sollte zwischen der Frage, wollen wir ein großer Nationalstaat sein oder wollen wir aus losen Bundesstaaten bestehen? Wir haben sowas wie das Schreiben der Verfassung und dann die Zusätze, die Hamilton schreibt. Und du denkst, okay, wir haben jetzt Menschen, die diskutieren. Wir haben Menschen, die schreiben und es passiert sonst nichts, außer das Duell am Schluss. Ja. Und sie schaffen es aber, diesen Konflikt wirklich zu einem Spektakel zu machen. Also ich finde auch, dass das natürlich eine tolle Idee ist, das mit dem Rap-Battle und so und das irgendwie hinzukriegen, das zu einem Spektakel zu machen. Ich finde allerdings, die Rap-Battle-Szenen bleiben ein kleines bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ich finde die super, aber nicht richtig geil. Ach nee. Ich finde die toll, aber ich habe mir mehr erhofft. Also ich klebe voll dran und ich denke, es ist so wenig. Weil deswegen. Ich finde diesen Part der Geschichte. Der hält es ja ganz kurz. Das ist eigentlich der spannende Part der Geschichte, weil jetzt geht es wirklich um die politischen Ideale. Ja. Um auch die Konflikte und die Ambivalenzen, die in diesen politischen Idealen sind. Genau. Und deswegen sage ich, er bleibt zurück hinter seinen Möglichkeiten. Ja, also wen haben wir denn? Wir haben Thomas Jefferson, der zurückkommt und der singt, der rappt. Was habe ich verpasst? What did I miss? Und ich finde den Schauspieler, der ist so geil. Es ist unser Lafayette. Ja. Ich finde die Idee, Jefferson und Lafayette vom gleichen spielen zu lassen, finde ich total großartig, weil Jefferson war einfach, ist eine geile Kontrastfigur zu Hamilton, weil er einfach anders funktioniert. Ja. Und dieser Typ hat die richtige Stärke, die man braucht für so eine Kontrastfigur. Ja. Und deswegen finde ich auch diesen Konflikt zwischen Jefferson und Hamilton, den hätten sie mehr Raum geben können, weil hier mehr Ambivalenzen klar werden. Weil bei Jefferson, wenn er seine Positionen rappt und sagt, was versucht du hier gerade, du versuchst hier eine neue Diktatur zu machen, wir haben doch gerade die Diktatur abgeschafft, finde ich toll. Da ist nämlich der Moment, wo auch gezeigt wird, ja, Hamilton hat seine Position und die ist auch irgendwie logisch, er sagt, wir müssen diese Schulden, es ist so ein trockenes Thema, wir müssen die Schulden verteilen, wir müssen gucken, dass jeder was bezahlt für die Kriegsschulden. Ja, genau. Und aber ich verstehe, also ich bin voll auf Hamiltons Seite, was dieses Schuldenverteilen betrifft. Ja, auf jeden Fall, er hatte recht. Was eine Art und Weise betrifft, diesen Staat gestalten zu wollen. Sein erster, es wird nur kurz angerissen, aber wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, der hatte ja weniger Demokratie im Kopf, als es geworden ist. Hamilton war ein fucking Royalist eigentlich. Total seltsam. Der hat sogar das Wort Monarchie benutzt. Warum macht man das in einer Rede, wo sie gerade von der Monarchie sich gelöst haben und dann zu sagen, ja, lass uns eine neue Monarchie machen. Sehr dämlich. Ich finde die Position, also historisch betrachtet, auch total nachvollziehbar, weil Hamiltons Position war halt immer, okay, guckt euch mal an, wie die Briten das gemacht haben. Die Briten haben seit wirklich langer Zeit, seit mehreren hundert Jahren einen funktionierenden Staat. Ja. Da kann nicht alles schlecht sein. Wir müssen uns daran orientieren. Genau. Und ich finde die Position an sich nicht schlecht, zu sagen, wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus alles anders machen. Ja. Weil das hilft dir ja auch nicht. Du musst ja schon mal ernsthaft drauf gucken, was ist geil gewesen und was ist nicht so geil gewesen. Und dann ist das vielleicht streitbar, was davon geil war. Und vielleicht hat Hamilton dann auch nicht ganz die richtigen Sachen davon übernehmen wollen, sondern ein paar Sachen, wo ich denke, klingt nicht gut, klingt eher diktatorisch oder eher monarchisch. Aber der Grundgedanke zu sagen, lass uns da vernünftig drauf gucken und nicht einfach Hals über Kopf davonrennen. Ja, das größte Problem, glaube ich, zurückbleibt bei Hamilton, und das ist auch tatsächlich seine krassesten antidemokratische und auch konservative Seite, ist, dass er dabei die Franzosen opfert. Ne? Die Franzosen haben den Amerikanern geholfen im Krieg gegen England. Und natürlich hatten die Franzosen ihren eigenen Grund. Die waren ja auch damals noch ein Königreich. Und die haben gesagt, wir helfen denen, weil wir mit den Briten sowieso die ganze Zeit unseren Beef haben. Wenn wir die Amerikaner unterstützen, dann passt das schon. Ja. Und wir wollen auch gar nichts dafür haben, aber wir wollen, dass sie an unserer Seite steht, wenn es irgendwie mal anders aussieht. Unterschied. Ja, und dann sah es anders aus und dann waren sie nicht an der Seite. Und dann haben die wirklich Hamiltons Partei, die Föderalisten, haben dann gesagt, naja, wir hatten ja so einen Deal mit dem König, den habt ihr geköpft. Mit euch, scheiß Demokraten, mit euch Revoluzern haben wir keinen Deal. Ach, und Jefferson hat gesagt, Alter, die haben uns die ganze Zeit geholfen. Mhm. Und da ist die Zukunft, da wird Revolution gemacht, da wird Demokratie eingeführt und so. Ja. Hamilton hat gesagt, Demokratie, ich weiß ja nicht so recht. Hier im Musical wird es ein kleines bisschen mehr auf die Wirtschaft geschoben. Ja. Was natürlich nicht so richtig stimmt. Also was auch ein bisschen vielleicht stimmt, aber was nicht die Krux der ganzen Sache so richtig hervorbringt. Wobei auch die ganze Diskussion nur so halb geführt wird und weswegen ich auch wiederum denke, dass es hinter seinen Möglichkeiten bleibt. In diesem Moment lässt das Musical teilweise richtig krass Dinge weg, die total wesentlich waren für Hamiltons Perspektive auf Amerika, auf das neue Amerika. Ja. Und zwar ist es halt so offensichtlich, dass das Musical all das weglässt, ja, was ein Schatten auf Hamiltons Legacy wirft. Mhm. Was dieses ganze Narrativ, das das Musical verbreiten will. Mhm. Hamilton, der tolle, progressive Typ, der für die Befreiung von Sklaven ist und so weiter. Das wird, es gab wirklich krasse Sachen, die Hamilton in der damaligen Zeit gemacht hat, gegen seine Widersacher, gegen die Antiföderalisten, die wirklich durch sind. Zum Beispiel, es gab diese Whisky-Revolution. Ja. Wo Hamilton und Washington eine Armee dahin geführt haben, um die niederzuschlagen. Also es war nicht blutig und so weiter, aber die hätten das gemacht. Die hätten Blut vergossen, um die einzelnen Bundesstaaten zusammenzuhalten. Das wird komplett ausgespart. Ja, es zeigt sich ja auch in anderen Teilen, wenn wir nachher noch auf die Affäre zu sprechen kommen, die auch so ein bisschen schwierig. Ja. Also ich sag nur so viel, wer eine Affäre hat und sowas macht, der hat noch mehr. Reden wir nachher gleich drüber. Ja. Also ich muss dir natürlich insofern recht geben, als dass dieses Musical wirklich Hamilton versucht, in so viel Licht wie möglich darzustellen und so wenig Schatten wie möglich zu zeigen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen langweilig als Ansatz, weil man denkt, ja, aber ich will ja eine dreidimensionale Figur haben. Aber es gibt ja auch genug, was heißt nicht genug? Nee, nicht genug, weil die Geschichte ist einfach mal voll davon. Aber es gibt ja ein paar Schattenseiten, die gezeigt werden. Und ich finde, dass man auch mehr sieht, als du jetzt gesehen hast. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Burr. Ich finde, die Schattenseiten, die gezeigt werden, sind alles so softe Varianten der Schattenseiten. Ja, total, ja. Und sie schleichen sich komplett um die wirklich harten, dunklen Seiten rum. Das ist für mich zum einen diese Whisky-Revolution, die sie blutig niederschlagen wollten. Dann noch viel krasser der Quasi-Krieg gegen Frankreich. Mhm. Das sind wir schon wenn John Adams Präsident ist. Ja. Da gab es ja diesen Moment, wo George Washington von John Adams beauftragt wurde, nochmal eine Armee zusammenzustellen, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Dieser Quasi-Krieg ist entstanden, weil die Amerikaner gesagt haben, wir bezahlen unsere Schulden nicht an euch. Und wir helfen euch nicht. Und dann hat John Adams gesagt, okay, George, kannst du das für mich regeln? Kannst du ein Bataillon zusammenstellen? Und dann meinte George, ja, aber nur mit Hamilton zusammen. Hm. John Adams war kein Hamilton-Fan, hat aber zähneknirschend gesagt, okay, Hamilton hatte Pläne, in diesem Krieg Richtung Südamerika vorzubrechen. Hamilton wollte harten Imperialismus machen. Es gibt eine andere Version der Geschichte, in der Hamilton zum Napoleon geworden wäre. Das ist wirklich krass. Ja. Und er wird auch historisch tatsächlich immer mal wieder mit Napoleon verglichen, als potenzieller Napoleon. Hätte John Adams damals nicht gesagt, okay, es reicht, ihr habt genug gekämpft, dann hätten wir eine fucking Militärdiktatur mit Hamilton als dritten Präsidenten und für den Rest seines Lebens gehabt. Mhm. Das wäre passiert. Das hätte passieren können wenigstens, ja. Aber genau, dazu kam es nicht, sondern wir haben wirklich eine junge Demokratie und wir haben jetzt diese Kämpfe innerhalb dieser Demokratie. Hm. Und Föderalisten gegen Antiföderalisten, sprich Hamilton gegen Jefferson, zwei meiner Meinung nach wirklich coolen Battle-Raps. Ich finde die Idee so geil. Ja, natürlich, die Idee ist großartig, aber ich glaube, daran liegt es halt für mich, dass die nicht in Depth gehen, sondern dass das in zwei, drei Hin und Hers abgehandelt ist und dass er zu viel Angst davor hatte, das in die Länge zu ziehen. Und ich glaube, er hätte mehr gekonnt. Vielleicht. Sie machen es ja auch ganz geschickt, dass sie dann sagen, es gibt diesen Kompromiss, der geschlossen wird. Mhm. Und der wird weder von Hamilton noch von Jefferson gesungen, sondern von Aaron Burr. Und das ist, glaube ich, der einzige Moment, wo ich finde, dass das Musical Aaron Burr recht tut. Und das, was du die ganze Zeit versuchst, mir aufzudrücken, dass Aaron Burr ja eigentlich ambivalent dargestellt hat. Nicht versucht aufzudrücken, das ist da. Es ist da. Und das ist der Song The Room Where It Happens, wo es um dieses Dinner Table Bargain geht. Und zwar wo... Da bist du aber schon, hast schon Songs überschritten. Ja, also. Wir können gleich zurückspielen. Ja. Lass uns einmal kurz diesen Konflikt aushandeln mit den beiden Battle Raps und dem Song. Ja. Wo das war der Moment, wo Washington Hauptstadt wurde. Mhm. Weil das war so ein bisschen die Verhandlungsmasse von Hamilton. Mhm. Hamilton hat das Zugeständnis gemacht. Washington wird Hauptstadt. Mhm. Dafür darf ich meine Finanzpläne durchsetzen. Ja. Und zwar diesen Schuldenausgleich und dass wir mehr Union sind und weniger Einzelstaaten. Was ich für einen seltsamen Bargain finde, für Jefferson einfach. Weil, ja, okay, Short-Term ist das für Jefferson irgendwie wirtschaftlich sinnvoll. Ja. Der findet das irgendwie geil. Aber natürlich hat das viel größere Auswirkungen, auf welche Beine du diese Staaten, diesen neuen Staat stellst. Ob die gemeinsam ein Bankensystem und eine gemeinsame Schuldenverteilung haben oder nicht. Ja. Das hat ja viel mehr Auswirkungen und ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob Jefferson das bewusst war oder ob er eigentlich geheim gedacht hat, ja, eigentlich hat er ja recht, der Hamilton, und ich muss ja nur eine Position tauschen. Ich glaube, Jefferson wusste, dass Hamilton verlieren wird, weil es gab diesen zweiten Kompromiss, der übrigens auch ein tolles Licht auf das Menschenbild von Hamilton wirft, der nämlich dann irgendwann gesagt hat, okay, es gab diese Streitfrage, was zählen Schwarze in der Demokratie? Oh. Und die reichen Großgrundbesitzer aus dem Süden, wie gesagt, wir haben hier immer noch diesen Konflikt zwischen Landbesitzern im Süden und den Städtern im Norden, die haben gesagt, wir wollen, dass die Schwarzen auch irgendwie als Stimmen zählen, weil das natürlich dem Süden extrem viel Macht gegeben hat. Da wurde sehr viel drum gekämpft. Und dann hat Hamilton was, der schließlich gesagt hat, okay, pass auf, Schwarze zählen 5/8. Das ist, ein Schwarzer war ein 5/8 Mensch. Oh, fuck. Oh, warum ist das Messer an der anderen Seite der Brust? Oh Gott. Langsam bin ich perforiert. Das hat dem Süden aber gereicht und das hat den Antiföderalisten gereicht. Das wusste, glaube ich, Jefferson damals. Jefferson war ein sehr kluger Kopf. Ja. Und ein sehr gewiefter Politiker. Und sie sind ja jetzt so 1790. Und 1800 kommt ja der Moment, wo dann Jefferson Präsident wird. Und es sollte nie mehr so sein wie davor, nämlich die Partei von Hamilton und Washington hört quasi auf zu existieren, verliert jegliche Macht. Jefferson hat das vorausgeahnt. Okay. Es gab noch dieses John Adams Zwischenspiel, aber 1800 war dann klar, okay, jetzt haben eigentlich die sich durchgesetzt, hat sich die Partei durchgesetzt, die aus diesem Antiföderalismus entstanden ist. Und das hatte sie dann auch. Und das war das Ende von der Hamilton-Partei. Ja. Ich glaube, Jefferson hat das vorausgesehen und hat gesagt, okay, machen wir so. Okay. Und damals hat natürlich die Nähe zur Hauptstadt hat eine große Rolle gespielt. New York als Hauptstadt hätte was ganz anderes. Natürlich, klar. Ein ganz anderes Amerika gemacht vom Blick als Washington, selbst wenn es nur ein bisschen weiter südlich ist. Naja, aber auch eben einfach Wirtschaft für die Region, ne? Ja. Also eine Hauptstadt ist wahnsinnig bedeutsam für die Region. Und naja, ich weiß nicht, ist Jefferson kam aus den Jefferson aus der war, Gegend einfach, ne? Ja, das war seine Hood. Ja. Ja gut, dann ist klar, ne? Dann versucht er einfach für seine Hood was zu machen. Aber es ist dann halt wirtschaftlich auch ein bisschen eher die kurzfristigeren Auswirkungen als jetzt die langfristigen. Langfristig haben sie halt, also klar, natürlich das Finanzsystem, was Hamilton entworfen hat, sollte bestehen bleiben. Ja. Das sollte Amerika formen. Es gibt ja dieses Zitat, dass niemand Amerika so sehr geprägt hat wie Hamilton. Ja. Und dass dieses Finanzsystem, es ist so trocken, dieses ganze Finanzsystem, was er aufgebaut hat, mit den zentralen Banken, mit der Schuldenverteilung zwischen den einzelnen Staaten und so weiter, war extrem wichtig. Aber Jefferson wusste, dass die Macht dann trotzdem bei ihnen liegt. Und Jefferson war dann 1800 der nächste Präsident. Und nach ihm kam James Madison, der auch zu seiner Partei gehört hat. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall dieses The Room Where It Happens macht genau das, was alle HistorikerInnen sagen. Niemand weiß, worüber sie geredet haben. Ja. Die sind mit dem Kompromiss raus. Niemand weiß, was passiert ist. Und hier wird Aaron Burr natürlich so als Stellvertreter für uns, die wir gerne wissen würden, was da passiert ist, herangezogen. Das ist ein toller Song. Ja, ich finde den großartig, den Song. Ganz toller Song. Und er ist nicht nur Stellvertreter, sondern er ist auch das, was später nochmal zitiert wird. Ne? Auch mit seinen, also musikalisch zitiert wird, aber eben auch von der Lyrics her zitiert wird. Er will da rein. Ne? Er will derjenige sein, der in diesem Raum ist, wo es passiert, wo Entscheidungen getroffen wird, wo er mitentscheiden darf. Ja. Aber nur ist er jemand, der eher wartet, als progressiv nach vorne zu gehen, angeblich. Aaron Burr war der Außenseiter. Aaron Burr hatte viele Feinde und die mochten ihn alle nicht. Und es kann viele Gründe geben, warum sie ihn nicht mochten. Also es gibt ja so dieses Hauptnarrativ, die großen Gründerväter haben gesagt, Aaron Burr denkt zu sehr an sich selbst. Das ist ein Aufsteiger, das ist ein Opportunist, das passt nicht zum amerikanischen Geist. Ja. Ich glaube, genau dieses Zentrale, was ihm vorgeworfen wird, das hatte Hamilton auch. Und das wird auch Hamilton teilweise vorgeworfen. Hamilton war ein Aufsteiger und dem war dieser persönliche Erfolg extrem wichtig. Ja. Dafür hat er immer gekämpft. Ehre, Erfolg. Ja, total. Für sich persönlich. Ja. Und Und da haben sie sich nicht sonderlich entschieden. Und dann hatten beide aber auch ihre progressiven Seiten. Wie gesagt, Aaron Burr war der Feminist. Aaron Burr war der, der gesagt hat, wie die Föderalisten mit Nicht-Engländern umgehen, ist nicht richtig. Das wird hier halt unter den Teppich gekehrt. Ja. Wollen wir mal in das Persönliche springen? Weil das ist das zweite große zentrale Motiv im zweiten Teil. Ja, also erstmal haben wir noch den Song Take a Break. Das ist Eliza, Angelica, Hamilton, Philip und die Gruppe. Ja. Wie das erste Mal dieser kleine Junge dann auftaucht. Ich find's geil. Der an diesem Klavier. Ich find's super. Ich mag es total. Und sie dieses französische En deux trois oder was sie da machen. Sehr schön, die Ten Commandments, ne? Ja, ja. Es ist schon so ein bisschen so eine Vorwegnahme des anstehenden Duells von ihm später. Oh, ja, stimmt. Oh, fuck, ja. Oh Gott, will ich gar nicht drüber nachdenken. Weil er zählt nämlich auch gar nicht so weit wie und das, naja, gut, okay. Also, sehr süß. Aber natürlich, einen Erwachsenen ein Kind spielen zu lassen, erfordert natürlich andere komödiantische Mittel. Anthony Ramos macht das und ich finde, er macht das ganz großartig. Er hat ja vorher den Lawrence gespielt, den besten Freund von Hamilton. Ja. Und das passt total gut. Er ist natürlich auch ein Babyface. Ja. Er ist gar nicht so jung, ne? Er ist 1991 geboren. Ach so, okay. Das heißt, er ist schon, ja, also wenn das, als das Musical aufgezeichnet wurde, war er noch nicht 30, aber jetzt auch nicht so weit davon entfernt. Ja, ja, ja. Ich finde, er spielt diese kindliche Begeisterung, er spielt das einfach niedlich. Ja, ich finde ihn total süß. Es ist sehr niedlich, auf jeden Fall, total. Wie sie dann anfängt zu beatboxen, so total süß und alle freuen sich und er macht da einfach sein kleines, ich kann übrigens auch was. Das finde ich total süß. Also schon sehr putzig. Und wir wissen, dass es, wenn eine Familienidylle so dargestellt wird, auch nur um sie zerstört zu werden. Ja. Say no to this. Okay, jetzt der große Teil des problematischen, schwierigen, aua. Vielleicht ganz kurz, um historisch einmal einzuordnen. Alexander Hamilton hatte eine Affäre und hat Geld bezahlt an den Mann der Frau, mit der er eine Affäre hatte. Das wissen wir. Ja, er hat quasi dafür bezahlt, dass er mit der Frau was haben konnte. Ja, und er hat es dann aber in seiner Auseinandersetzung damit später und auch die HistorikerInnen haben das gerne übernommen, hat er das so dargestellt, dass er von dem erpresst wurde. Ja. Was nicht heißt, dass wir das glauben müssen. Nein, müssen wir nicht. Und in dem Musical wird es sehr ausgedehnt, dass er doch say no to this. Ja, genau. Dass er das hätte ablehnen sollen und es war ja nur einmal und sie hat ihn so verführt und sie hat ihm so leid getan und so. Und vor allem dieses, sie hat mich so verführt und so, das schwingt er die ganze Zeit mit, auch wenn er das versucht, ich habe das Gefühl, durchzuhören, wie er versucht, das so ein bisschen zu verhindern, dass das zu sehr dieses, die Frau ist schuld, bekommt. Er hat auch eine Zeile geändert in den Lyrics, die war vorher anders. How could you do this to, wie konnte ich das tun, hat er mal geändert zwischendurch, weil es einfach zu sehr Schuld auf andere geschoben war. Aber es reicht nicht. Oh, es reicht nicht aus, echt nicht. Es ist geil. Puh, Alter. Es ist extrem romantisiert und es ist wirklich, er ist das Opfer. Mhm. Der arme Typ, der jetzt vögeln musste, weil er konnte ja nicht anders. Ja, genau. Oh. Und das ist wirklich eine große Geschichte, weil das... Ja, was dann folgt, ist natürlich total... total absurd. Also auch wenn man in die Geschichte schaut, du verstehst es einfach nicht. Du verstehst nicht, aber das Musical versucht es zu erklären, warum dieser Typ 95 Seiten lang ausführt, was er da gemacht hat und das an die Öffentlichkeit gibt. Was ist falsch mit diesem Typen? Was er die ganze Zeit, also Hamilton musste die ganze Zeit schreiben. Wir haben es ja so fast schon so ein bisschen übersprungen, dass er diese Federalist Papers schreibt. Das ist ja ein ganz großes Ding. Er hat 51 davon geschrieben, obwohl nur 30 geplant waren, insgesamt bei 3 Leuten. Mit John Jay und James Madison. James Madison sollte später Präsident nach Jefferson werden. Mhm. John Jay war irgendwas auch Wichtiges. Irgendwas Wichtiges. Er wird zu den Gründungsvätern gezeigt. Die haben nichts geschrieben. Er hat alles geschrieben. Im Grunde hat er alles geschrieben. Er war komplett vom Schreiben besessen. Und das hatten wir ja am Anfang schon. Das wird hier nochmal gezeigt. Und dann wird es in diesem absurden Moment gezeigt, wo er gestellt wird von 3 Typen, die sagen, ey, wir wissen, dass du eine Affäre hast. Oder wir wissen, dass da Geld geflossen ist. Mm, genau. Unterschlägst du etwa Steuergelder? Das ist wirklich passiert. Aaron Burr war nicht dabei. Mm. Aaron Burr wird wieder zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. 3 Leute sind zu ihm gekommen, haben gesagt, ey, was ist denn das für Geld? Wir sehen da irgendwelche Finanzflüsse. Mhm. Und dann hat Hamilton gesagt, oh, nee, das kann ich erklären. Hier, bam. Und als ob er alles vorbereitet gehabt hätte, hat er denen einmal seine gesamte Affäre dargelegt. Gott. Was stimmt nicht mit diesem Typen? Dieser Typ. Der hatte das alles so notiert, dass er, er konnte zweifelsfrei nachweisen, nein, nein, nein, ich habe mein Land nicht verraten, nur meine Frau, meine Familie, meine Ehre, mein Stolz. Fuck, Alter. Oh, und natürlich kann das Musical das nicht auch nicht komplett ausblenden. Ne? Mm. Er muss, also dieses Elephant in the Room, wenn du das dann kommen die Historiker und sagen, du hast da einen sehr wesentlichen Teil unterschlagen, also muss er irgendwie drauf eingehen. Er versucht es natürlich irgendwie so geschickt zu jonglieren, aber ich finde, es gelingt ihm halt sehr wenig. Und dann gibt es ja diesen Song Reynolds Pamphlets, wo der, also er hat dann die Texte noch veröffentlicht, ne? Also das sollte durchstechen irgendwie. Mm. Und es war klar, das wird geleakt. Irgendeine Zeitung wird drüber schreiben, dann hat er gesagt, nee, bevor die drüber schreiben, schreibe ich drüber. Und hat dann diesen Text produziert über seine Affäre. Und im Detail aus, weißt du, 95 Seiten und nicht groß bedruckt im Sinne von, wir haben hier Schriftgröße 50, sondern es ist ein ganz normales, handgeschriebenes Pamphlet. Oh mein Gott, mit einem Detailreichtum, das kannst du nicht vorstellen. Und dann die arme Frau. Und dann dürfen wir dem Musical nämlich wieder beim Scheitern am Bechdel-Test zuschauen, wenn nämlich Eliza in dem Song Burn, der eigentlich schön ist, sehr trauriger Song, wirklich schöner Song, singt, was das mit ihr macht, dass er das Zeug veröffentlicht hat und wie das ihr Herz bricht, wie sie das fertig macht und auch wie sie überhaupt nicht versteht, dass er das getan hat, nur um seinen Ruf als Politiker zu retten, hat er seinen Ruf als Familienmensch zerstört. Ja, also seltsamer Bargain, wirklich. Und sie, genau, Burn im ganz vielen, im direkten Sinne, im übertragenen Sinne, singt sie davon, wie sie eigentlich hofft, dass er verbrennt. Ja. Und wie sie hofft, dass, wie sie eigentlich will, dass das alles brennt, diese ganzen Blätter, die er produziert hat. Mhm. Es ist ein echt guter Song, aber es ist kein Song, der die Frau besonders stark dastehen lässt. Leider nicht, nee. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er noch eine Chance gehabt, da noch mehr zu machen. Das wäre schon eigentlich nett gewesen. Ja, also das ist wirklich der Tiefpunkt der ganzen Geschichte und ich finde es... Es ist manchmal schwer auseinanderzuhalten, was der Tiefpunkt der Figur und was das Tiefpunkt der Inszenierung, also der Geschichte an sich ist, ne? Dieser Art und Weise, wie das aufbereitet wird. Aber es ist halt einfach wirklich auch ein Tiefpunkt der Aufbereitung. Ja. Sie haben sich das negative Kapitel von ihm genommen, aus seinem persönlichen Leben. Ja. Wir haben ja gerade festgestellt, es gibt sehr viele negative Kapitel von ihm, gerade diese diktatorischen Ambitionen. Mm. Und sie haben aber das aus dem persönlichen genommen, haben es aber so erzählt, dass es halt wirklich eine tragische Geschichte ist, die ihn nach wie vor als Opfer dastehen lässt. Und das finde ich ein bisschen dünn bei dem Musical, was einen offensichtlich progressiven Anspruch hat. Dann ist es echt ein bisschen dünn. Der arme, verführte Mann, der nicht anders konnte. Nee, das will man nicht. Okay, da sind wir uns einig, alles in Ordnung. Lass uns wieder in die schöneren Teile dieses Musicals kommen. Du meinst den Tod seines Sohnes? Oh Mann! Es gibt ja noch so ein Cabinet-Battle dazwischen oder so, oder wenn ist der danach, ist der davor? Die Cabinet Battles sind dazwischen, es gibt zwei Stück, es ist der erste, wo es um die Schuldenverteilung geht und dann gibt's den zweiten, ich glaube, ist der vor den Reynolds Pamphlets. Ich versuche es auch gerade zu finden. Ja, es ist der zweite, wo es um die, ob man Frankreich hilft. Ah, ja. Genau, und beides Male Jefferson versus Hamilton. Und genau dazwischen ist einmal Say No to This. Das wird so eigentlich ganz schön verschachtelt erzählt. Weil die Affäre ist auch tatsächlich, die hat sehr lange gedauert. Ja. Ne, Anfang 1790. Jahre, ich, oder so. Nee, noch länger, glaube ich sogar. Echt, ja? Ja, das ging in die 90er hinein. Das hat Anfang der 1790er hat das an. Ja, genau. 1792, ja, 2 Jahre. Okay. Achso, wir haben sowieso ganz viel zusammengeworfen, weil es gibt ja erstmal Room Where It Happens und dann kommt dieses Skylar Defeated. Skylar Defeated, genau. Und dann haben wir das Cabinet Battle und dann noch Washington On Your Side, was ich sehr, sehr gut finde. Oh ja, der ist cool. Washington, wo Burr und dieser andere Typ, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, einfach darüber reden, wie gut es doch wäre, Washington an seiner Seite zu haben. Und daraufhin erst das mit den Papers, also die kommen dann erst zu ihm und sagen, Hamilton, hallo, du hast da was unterschlagen, das sagen wir jetzt den schönen Washington mal einmal, damit der dich dann ranzitiert und so weiter und so fort. Ja. Wir haben dazwischen ja auch ein wirklich schönes Stück, wo nochmal, also wir haben ja einen Machtwechsel, Washington dankt ja ab. Genau. Und King George darf einmal sagen, huch, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und er freut sich dann, dass John Adams Politiker ist. Ah, yeah, I know him. Und wir haben nochmal einen tollen... Sie werden die ihn in der Luft zerreißen, das wird lustig. Einen wirklich tollen King George Song. Und davor eine wirklich schöne Ballade, wo George Washington sagt, One last time. Ja, jetzt sind wir wirklich ein bisschen durcheinander gesprungen. Absolut, absolut, absolut. In dem Versuch, ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen mehr zu orten, sind wir komplett durcheinander gekommen. Aber One Last Time, ist die toll, Ballade, wo Washington Song. Abdankt, ist wirklich ja, schön. Ja, sehr, sehr gutes Song. Ist das der Start dafür, dass man nur zwei Turns darf als Präsident? Nee. Weil er hat ja nach zwei Turns hat er gesagt, Nee. Es war einfach das Alter, glaube ich. Weil Washington sollte auch 1800, glaube ich, sterben. Das heißt, der hatte auch nicht mehr so lange danach. Okay. Nee, ich glaube, dass zwei Turns ist meiner Meinung nach jünger. Aber ich weiß es auch nicht ganz sicher. Hm. Was wir ja tatsächlich haben, aber das ist dann, wenn wir zur Wahl von 1800 kommen, was in dieser Zeit entsteht, ist, dass der zweite Platz nicht unbedingt Vizepräsident werden muss. Was damals üblich war. Was total absurd ist, wo zwei Männer gegeneinander antreten und sich bekriegen. Stell dir vor, Kamala Harris wäre jetzt Vizepräsidentin unter Donald Trump. Diese Vorstellung ist so merkwürdig. Das war damals so. Schlimm, okay. Ja, ich verstehe. Der zweite Platz durfte Vize werden, egal was. Aber das ist natürlich... Für Burr? Ja. Das, also, what the fuck? Der hat fest damit gerechnet, oder? Moment, jetzt sind wir aber, jetzt springen wir zu weit vor, weil vor der Election von 1800, wo das passiert, haben wir den Tod von Philip. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Blow us all away und stay alive. Und es ist so toll. Ich liebe es, wenn Motive wieder aufgegriffen werden. Deswegen mag ich die Musik von dem Musical so, weil das immer wieder passiert. Und hier haben wir einfach nochmal die 10 Dual Commandments, die aufgegriffen werden, wenn Philip sich mit George Ica duelliert und dabei getötet wird. Und zwar geht es tatsächlich darum, die Randall-Pamphlets sind veröffentlicht und naja, Alexander Hamilton ist so ein bisschen auch Spott ausgesetzt und unter anderem von einem Studienkollegen von Philip und er will die Ehre seines Vaters verteidigen. Die dümmste Idee überhaupt. Meine Güte, wer kam, wie, dass überhaupt Duelle in der Form in irgendein Thing war, ich find's so, what the fuck. Und dann ist das wieder ein Moment, wo ich in Tränen ausbreche, weil es wirklich hart. Es ist wirklich traurig, vor allem wenn er da liegt und nochmal singt und dann sagt, ey, ich hab doch alles richtig gemacht. Vater, ich hab nicht geschossen, ich wollte das ehrenvoll machen, so wie du mir gesagt hast. Und er sagt, du hast alles richtig gemacht. Und er stirbt einfach, so düster und traurig, ja. Vor allem dieses, wo Hamilton in dieser Variante von Hamilton, dieses Musicals, wirklich derjenige ist, der von Anfang an sagt, ich weiß, wie Duelle ablaufen, wir unterhalten uns einfach als Sekundanten und wir klären das irgendwie, die geben sich die Hand und dann hauen sie wieder ab. Und selbst wenn sie jetzt schießen wollen, dann schießen wir halt beide einmal in die Luft und gut ist. Und dann bringt er das seinem Sohn bei. Ja. Und sagt, keiner will sterben. Ich schießt einfach beide in die Luft und alles ist gut. Und er macht das dann. Er macht das, was eigentlich moralisch das Richtige ist in dem Moment, wenn man schon so eine Scheißsituation herstellt. Und beide Male kommt er damit um. Und das ist echt, das ist so emotional, so hart. Ja, vor allem, dass sich Hamilton gleich in zweifache Weise für den Tod seines Sohnes verantwortlich fühlen kann. Zum einen, weil das nie passiert wäre, wenn es nicht diese Reynolds-Pamphlets gegeben hätte. Ja. Und zum Zweiten, weil er seinem Sohn empfohlen hat, nee, du schießt nicht auf deinen Gegner, sondern du schießt in die Luft. Ja. Was ja auch das Richtige ist, moralisch eigentlich. Ja. Vielleicht nicht, wenn man überleben will. Ja, scheiße, ja. Das ist eine fucking Zeit, meine Güte. The Election of 1800. Hast du es verstanden? Also ich meine, hast du verstanden? Hast du die komplexen politischen Strukturen dahinter verstanden, die zu diesem Putt geführt haben? Und aber natürlich, Plor. Ich habe alles genau verstanden und ich möchte, dass du das selbst rausfindest. Deswegen erkläre ich dir das jetzt nicht. Es ist total schräg. Also wir haben ja ein junge United States of America und sie versuchen sich politisch irgendwie noch zu finden. Und wir haben schon festgestellt, es gibt dieses Zwei-Parteien-System. Ja. Und John Adams, der führende Präsident, er hat keine Chance, die nächste Wahl, nämlich die Wahl, die jetzt ansteht, 1800 zu gewinnen. Sein Ruf hat extrem gelitten unter verschiedenen Dingen, unter anderem sein Verhältnis zu Frankreich und England. Und dann war die Frage, okay, wir haben jetzt John Adams bei den Föderalisten und wir haben die Antiföderalisten, die auch gerade eine Partei gegründet haben, relativ jung, wo es Aaron Burr gibt und Thomas Jefferson. Die drei stehen eigentlich zur Wahl. Und dann wird gewählt. und es wird so ungefähr so gewählt, wie man sich das vorstellen kann. Und wir haben es schon gesagt, eigentlich ist in dem System ist die Regel, der zweite Platz wird Vizepräsident. Ja. Und jetzt gibt es bei einem Wahlkampf, der unglaublich hart geführt wird, auch von Hamilton. Hamilton hat in diesem Wahlkampf sich nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat über Thomas Jefferson die übelsten Sachen rausgehauen, ja, unter anderem das diverse Inzestvorwürfe und so. Ja. Ein wirklich erbitterter Wahlkampf. Es gibt einen Putt. Und zwar, wie gesagt, John Adams war raus. Mhm. Aaron Burr und Thomas Jefferson haben gleich viele Stimmen. 43 Wahlmänner. Ja. Und damit steht alles fest. Hängt alles fest. Es geht nicht weiter. Keiner weiß, wie man damit umgehen soll, außer dass es offensichtlich in den Kongress gehen soll. Hm. Und dann kann natürlich die Partei im Kongress, die Föderalisten können sagen, wir blockieren euch jetzt noch weiter. Natürlich, klar. Und irgendwas muss passieren. Ja, ja. Und das ist der Moment, wo Hamilton gefragt wird. Hamilton, was sagst du eigentlich? Du bist doch mit Jefferson echt nicht gut klar mit diesem scheiß Antiföderalisten. Willst du nicht lieber, dass Aaron Burr gewählt wird? Und Hamilton sagt, Jefferson hat wenigstens Ideale, Aaron Burr glaubt an gar nichts. Mhm. Und ich setze mich für Jefferson ein. Und Hamilton ist wohl auch zum großen Teil mitverantwortlich, dass dann Jefferson gewählt wird. Ja, von seinen erbittertsten Widersachern. Eine Intrige gegen Burr von Hamilton. Und, und ich finde, dass es im Musical auch rauskommt. Das kommt im Musical auch raus, aber... Und du verstehst es auch voll, dass das irgendwie echt gerade scheiße ist für Burr. Ja. Und dass das nicht geil ist und dass das auch keine moralisch wertvolle Entscheidung von Hamilton ist, der sagt, also ich glaube ihm kein Wort, wenn er sagt, dass Burr einfach keine Ideale hat oder so, sondern das ist einfach nur drauf geschissen. Er will einmal auf Burr scheißen und das ist nicht geil. Das Musical erzählt uns, dass er wirklich daran glaubt. Und das Musical hat uns die ganze Zeit erzählt, dass er recht hat. Aaron Burr tritt auf und sagt, nein, talk less, smile more. Und ich werde mir anschauen, was da passiert. Und ich finde... Der Burr, der uns die ganze Zeit erzählt wurde in dem Musical, sagt uns, Hamilton hat recht. Hamilton beschreibt den Burr aus diesem Musical. Nein. Bro, du hast einfach überhaupt nicht verstanden, was in diesem Musical erzählt wird. Er beschreibt uns nicht den Aaron Burr, den historischen Aaron Burr, der gesagt hat, okay, und jetzt müssen wir auch nochmal gucken mit den Indigenen. Wie ihr mit denen umgeht, ist überhaupt nicht richtig. Während Hamilton gesagt hat, scheiß drauf, auch nach Westen, lass uns sie alle platt machen. Dieser Aaron Burr wird hier nicht erzählt, sondern der Aaron Burr, der sagt, ich denke, nur an mich und an meinen eigenen Erfolg und ich bin auch gar nicht so ein Fan von der Verfassung. Nein, so dolle ist es nicht. Naja, also... Es wird so Machtbesessenheit oder dieses Gefühl von ich will da sein, wo die Entscheidungen getroffen werden, das wird ja bei beiden erzählt. Gleichermaßen. Hamilton und Burr. Also da gibt's keinen Unterschied. Also kannst du das nicht in die Waagschale legen. Hamilton opfert im Musical seine Ideale nicht dafür. Hamilton steht zu seinen Idealen. Hamilton legt sich mit George Washington an, mit Thomas Jefferson, mit allen anderen. Hamilton opfert seine fucking Familie für seine Karriere. Das stimmt, genau. Auf diese softe Stelle gehen sie. Aber sie zeigen nicht, wie Hamilton seine vermeintlichen Haltung gegen die Sklaverei unterdrückt hat, weil Hamilton war halt voll drin in diesem ganzen. Ich stelle mich gut mit Sklavenhaltern. Ja. Meine Familie hat auch Sklaven. Ja, er hat viele Kompromisse geschlossen. Sklavenhalter vor Gericht und so weiter. Das wird nicht erzählt, sondern das, wenn sie was Problematisches von ihm erzählen wollen, dann das Private. Ja. Und deswegen kann er als Idealist stehen bleiben. Er glaubt trotzdem noch an diese junge Republik. Ja. Aber es wird ganz klar gesagt, dass Hamilton nochmal einen fucking Roman darüber schreibt, wie scheiße Burr ist. Ja. Diese großartige Szene, ne? Wie er am Schreibtisch sitzt und einen Zettel nach dem anderen weitergibt und die tragen den Zettel dann nach und nach zu Burr rüber, der immer weiter sagt, Alter, kannst du nicht mal, was zur Hölle? Der kann die Tinte nicht halten. Wie krass. Das Geile ist ja, hier wird dann Geschichte auch wieder sehr verkürzt. Ne? Ja. Wir kommen dann danach nämlich zum Duell, aber dieses Wahl von 1800 hat nicht zu dem Duell geführt. Nein, natürlich nicht. Es ist danach noch mehr vorgefallen. Hamilton hat weiter gegen Burr intrigiert. Ja. Und ich glaube, Hamilton war vor allem sauer, dass Aaron Burr damals diese Wahl gegen Schuyler gewonnen hatte, gegen seinen Schwiegervater. Ja, okay, ja. Ich glaube, das war das Ding und ich glaube, das war auch eigentlich der Moment, wo deren Konflikt, und es war kein Konflikt, sondern es war ein sehr einseitiges Hamilton mag Burr nicht, angefangen hat. Hm. Weil Burr hat ihm nichts getan und Hamilton hat so gegen ihn ausgeteilt. Ja. Und Hamilton war damit natürlich auch auf Linie von den anderen Gründervätern, weil es haben noch ein paar andere auch so gegen ihn ausgeteilt. Dieses Narrativ, dass Burr keine Ideale hat und ein Opportunist ist, das hatten einige. Naja. Also ich finde aber auch, dass das Musical hätte auch auslassen können, dass er nochmal 200 Seiten Pamphlet gegen Burr geschrieben hat. Das hätte er auch auslassen können, aber hat er nicht gemacht. Nee, aber das Musical hat sich dafür entschieden, uns zu erzählen, 90 Minuten lang davor, dass Burr genau dieser Typ ist, über den Hamilton jetzt so schreibt. Dass Burr der ist, der keine Ideale hat, der nur an sich denkt, der nur opportunistisch ist und so weiter. Selbst wenn, was ich nicht so sehe. Talk muss ich less, sagen. Smile more. Das ist sein erster Satz an Hamilton gerichtet. Ja, aber also es ist nicht meine Art, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ich will lieber beobachten, was passiert und mich nicht sofort reinwerfen und große Klappe haben. Aber das Musical versteht es nicht. Das Musical stellt das als böse Handlung dar. Ich bin doch auch ein Zuschauer, der eine eigene Perspektive hat. Das darf ich doch. Natürlich. Muss ich sogar. Du bist differenzierter und reflektierter als das Musical. Nein. Glückwunsch. Das Musical legt mir das hin. Ich kann das nicht, das Musical. Nein, du kannst das. Das verbietet mir das nicht. Nein, es gibt mir die Möglichkeiten. Es gibt mir die Möglichkeiten. Es gibt auch Filme, die so viel verschweigen, dass man nicht die Möglichkeit dazu hat. Und das Musical macht das. Es gibt mir die Werkzeuge dafür in die Hand. So. Es nimmt dir die Werkzeuge nicht weg, die du schon in der Hand hast, aber es greift danach. Ich habe nicht vorher recherchiert, ich habe erst danach recherchiert. I'm the fool who killed him. Genau, es gibt diese wirklich schöne Brieffeindschaft zwischen Aaron Burr und Alexander Hamilton. Your obedient servant. Es ist so großartig. Diese Bösartigkeit und diese ist nicht passiv-aggressiv, sondern es ist offen, aber es ist natürlich. Diese Freundlichkeit, die dabei mitschwingt, es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Ich liebe den Song total. Ich bin so glücklich mit diesem Song. Und auch wenn es verkürzte und komprimierte Geschichte ist, es passt einfach in dem Moment. Es ist total geil und auch total witzig. Ja. Das Problem ist, dass es zu was führt, was gar nicht witzig ist. Oh, fuck, Alter. Und ich finde es inszenatorisch wieder so gut gemacht mit diesem drehenden Teil in der Mitte und diesen beiden. Und es gibt ja die eine Schauspielerin aus dem Cast, die dann diese Bullet auch vorher schon einmal andeutet und sowas. Ich finde dieses Gefühl von diesem Bullet-Time-Ding, was aus Matrix ist. Ja. Die Welt bleibt stehen. Und für einen Moment lang sind die Gedanken, die Hamilton in dem Moment hat. Ich finde es super gemacht. Ganz, ganz, ganz toll. Dieser Moment des Todes, ne? Ja. Es ist, also er sagt es ja sogar selbst, so habe ich mir den Tod eigentlich immer vorgestellt. Was passiert? Spielt das Leben plötzlich vor deinem geistigen Auge sich wieder ab? Ja. Und dann haben wir diesen Moment und es ist wirklich, es ist der ruhigste Moment. Im ganzen Stück. Ja. Das ist der richtige Moment, wo die Musik einfach mal kurz abebben kann, verschweigen kann. Und das ist der einzige Moment, wo wirklich was gesagt wird, ohne dass was gesungen oder gerappt wird. Stimmt. Das ist es. Und es funktioniert. Total. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich hart und man muss da einmal durch und so. Und ich finde das inszenatorisch ganz großartig gemacht. Burr erkennt auch in dem Moment, dass er derjenige sein wird, jetzt sein Leben lang, der Hamilton erschossen hat. Mhm. Und dass das sein Leben bestimmen wird. Der ist ja dann tatsächlich, er hat da irgendwie noch eine er hat dann noch eine 60-jährige Frau geheiratet, um sie ums Geld beschissen und ist nach Europa abgehauen. Aber er war sogar nochmal, also er wurde dann gesucht wegen Mordes, ist dann ein bisschen umhergereist, aber war dann nochmal im Parlament. Er war der Einzige vor Donald Trump, der Einzige, der ein hohes politisches Amt begleitet hat, der verurteilt war. Donald Trump ist der Zweite. Naja, und dann machen sie natürlich den anderen Move, dass sie dann nochmal versuchen, feministisch zu werden, dass die Frau von Hamilton nochmal nach vorne tritt und dann nochmal erzählt, ich darf noch 60 Jahre weitermachen oder 50 Jahre und hab dann das Waisenhaus in New York und ich denke dann, oh fuck, okay, jetzt wird's inszenatorisch ganz schön und dann gucke ich nach und denke, oh stimmt, sie hat sie natürlich auch wirklich alles gemacht. Ja. Aber es ist so emotionalisiert, dass ich in dem Moment überfordert bin. Ich bin überfrachtet dann zu sehr. Es hat mich auch gestresst. Ich fand's zu viel. Ich fand's vor allem auch wieder zu deskriptiv. Ja, genau. Was passiert jetzt als nächstes? Wer erzählt deine Geschichte? Ich. Mhm. Ich kann das Waisenhaus bauen. Ich kann die Briefe veröffentlichen. Mhm, danke. Ja, jetzt weiß ich's. Hätte ich auch nachlesen können bei Wikipedia. Ja, genau. Es ist so ein bisschen dünn. Und das ist schade, weil das der zweite Song von Eliza ist, wo ich denke, der zweite große Song von Eliza und es funktioniert wieder nicht. Und es liegt nicht an ihr. Ich finde die Schauspielerin eigentlich okay. Die ist gut. Die spielt das auch gut und es ist einfach das Material, was ihr an die Hand gegeben wird, ist Ja. Ist viel zu dünn. Vor allem muss sie ja dann auch über ihn wieder reden viel. Ne? Dieses Who lives, who dies, who tells your story bezieht sich ja auf ihren Mann und nicht auf sie oder sowas. Ja, total, genau. Und es geht ja wirklich nur wieder um die Erfüllung seines Lebens und nicht um die Erfüllung ihres Lebens. Und das ist so ein bisschen, ja, okay. Ja. Sein Erbe. Ihre Rolle ist es, sein Erbe weiterzutragen. Was sie ja auch irgendwie gemacht hat, aber sie hat auch darüber hinaus Zeug gemacht. Insofern, warum? Sie hat es gemacht, deswegen sehen wir jetzt Aaron Burr als den Villain an, ne? Unter anderem, weil sie das Zeug gepflegt hat und sie dafür gesorgt hat, dass das nicht vergessen wird. Mhm. Und das ist tatsächlich eine große Schuld, auch von Alexander Hamilton, dass Aaron Burr im Nachgang von vielen so als der Villain der frühamerikanischen Geschichte rezipiert wurde. Ich meine, er hat ihn erschossen, was soll denn das? Ich meine, das ist natürlich... Sie haben sich duelliert. Weißt du, dass es, die haben die Waffen und so untersucht und weißt du, dass es Mutmaßungen gibt, dass Alexander Hamilton, also es gibt verschiedene, eine ist, er hat seine Waffe so manipuliert, dass er schneller schießen kann, weil er Aaron Burr kaltblütig umbringen wollte. Okay. Es gibt eine, die mutmaßt, dass er seine Waffe so manipuliert hat, dass er getötet wird, dass seine Waffe gar nicht richtig funktioniert. Okay. Es gibt wilde Geschichten drumherum. Niemand weiß genau, was da passiert ist, was die Idee war von Hamilton. Okay. Aber es ist durchaus denkbar, dass Hamilton beschissen hat, um zu gewinnen, damit Burr krepiert. Aber er hat schlecht beschissen und deswegen hat Burr ihn erschossen, weil dadurch hat irgendwas mit seiner Waffe nicht funktioniert oder so. Okay. Wilde Spekulationen, Wir wissen es nicht. Ich will es nur mal sagen, ne? Also wir haben nicht diese Geschichte, die toll erzählt ist von dem Duell, dass Aaron Burr ihn sieht und sagt, Moment, er trägt seine Brille und oh, will er vielleicht mich erschießen und ich werde schießen, während Hamilton sagt, oh, und jetzt schieße ich in die Luft und deswegen stirbt. Wir wissen es nicht. Aber es könnte auch gewesen sein so. Die Geschichte hätte auch so enden können, dass Hamilton der wegen Mordes Gesuchte ist. Die Frage wäre, ob er so gesucht worden wäre dann oder ob sie bei Hamilton damit anders umgegangen wären. Ja, aber also wahrscheinlich wären sie damit anders umgegangen, weil Hamilton ja auch, nachdem er eigentlich schon ausgeschieden war aus der Politik, trotzdem noch alles Mögliche an Entscheidungen getroffen hat. Der hat ja sein Geld damit verdient, Ratschläge zu erteilen. Und er hat ja nicht nur Ratschläge erteilt, sondern er hat im Grunde Entscheidungen getroffen. Er hat eine wahnsinnig machtvolle Position, obwohl er gar nicht im Amt war. Das war schon krass. Wir haben, die meisten HistorikerInnen einigen sich mittlerweile darauf, dass es 7 Founding Fathers gibt. Vier von denen sind Präsidenten geworden. George Washington, der erste Präsident, dann John Adams, gefolgt von Thomas Jefferson, gefolgt von James Madison. Benjamin Franklin, den großen Unabhängigkeitserklärungs-Mastermind, der ist zu früh gestorben, um irgendwas, um ein wichtiges Amt zu begleiten. Der ist 1790 gestorben. Das heißt, wir haben 2 Menschen, die nicht Präsident geworden sind. Und das ist zum einen John Jay und Alexander Hamilton. Ja. Und vielleicht mit dem Grund, dass Alexander Hamilton auch so ein bisschen vergessen wurde in der Geschichte. Ja, naja, klar. Ja. Und das sind auch ausgerechnet die beiden, die diese Federalist Papers geschrieben haben. Und ich weiß nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Genau auf das Erbe von Hamilton vielleicht auch so ein bisschen. Er war immer der Mann im Schatten, aber er war immer der mächtige Mann im Schatten. Ja. Natürlich kannte man ihn damals. Er war der Finanzminister. Er hatte wer das Geld kontrolliert alles. Ja, genau. Aber er war halt nicht der sich hervorgetan hat durch große Reden. Sondern er war der sich zum einen hervorgetan hat durch viele Texte, Schriftform. Ja, ja. Und der Sachen angetrieben hat aus dem Hintergrund heraus. Alexander Hamilton, also es gab ja den Verfassungskonvent, Alexander Hamilton war da nicht oft. Der ist einmal gekommen, hat sehr viel und sehr lange vorgelesen und alle waren genervt und gelangweilt. Ja, genau. Und dann ist er wieder abgehauen. Und dann hat er halt die Verteidigung geschrieben, aber er hat an diesem Kongress nicht lange teilgenommen. Alexander Hamilton war auch nicht wie einige von den anderen Gründungsvätern bei diesen Konvents dabei, wo auch über die Staatsgründung und so geredet wurde. Da war er auch nicht dabei. Ne? Er war irgendwie immer so ein bisschen im Hintergrund. Aber er war der gesagt hat, wir müssen jetzt einen Verfassungskonvent machen. Wir brauchen ein Papier, das sagt, wie unser Staat aussieht. Und er war nicht der gesagt hat, okay, und keine Ahnung, so soll das alles aussehen, sondern er war der gesagt hat, wir gründen jetzt eine Bank, wir verteilen jetzt die Schulden. Und diese Bewertung, dass er der wichtigste Mann oder einer der wichtigsten Menschen in der Geschichte war, ist total nachvollziehbar, wenn man das sieht. Im Hintergrund hat er immer wieder im richtigen Moment gepusht und gesagt, das brauchen wir, das müssen wir machen. Und wenn es keiner gemacht hat, dann hat er es in die Hand genommen. Ja, absolut. Also ich glaube, er konnte nicht damit leben, dass Leute Sachen wegignorieren. Ja, was zum Beispiel ganz wesentlich ist, es gab bei dem Verfassungskonvent 1787, gab es ja diesen Virginia-Plan von Madison, der später übernommen wurde, der ziemlich genau das ist, was dann später Amerika wurde. Also oder was Amerika in der Gründungszeit wurde. Und dann gab es einen New Jersey-Plan. Das war der radikale Gegenentwurf mit einer extrem schwachen Regierung. Und Hamilton, der eigentlich gar keinen Bock auf diese Details hatte, hat sich dann eingemischt mit dieser dritten Alternative. Und viele sagen, dieser Virginia-Plan, der Amerika so abgebildet hat, wie es dann später war, konnte sich nur durchsetzen, weil es neben dem New Jersey-Plan noch dieses andere Extrem von Hamilton gab. Wo alle gesagt haben, was? Nein, okay, das wollen wir nicht. Dann lieber Virginia. Ja, das war sehr lustig. Weil auch er einfach stundenlang darüber geredet hat. Und das war so diese Limited-Monarchy-Geschichte. Genau. Und ich weiß nicht, was für ein Typ das ist, der wirklich der Meinung ist, dass die Leute sich das antun wollen, 4 Stunden lang vollgelabert zu werden davon. Und währenddessen sind die Leute schon rausgegangen und gelangweilt eingeschlafen. Aber was er geschafft hat, ist, dass dann alle drauf geguckt haben, gesagt haben, ah, okay, wir haben einmal das eine Extrem New Jersey und das andere Extrem Hamilton. Mhm. Und in der Mitte ist offensichtlich Virginia. Ja. Wäre Hamilton nicht gekommen, hätte es irgendwas anderes gegeben, dann wäre es wahrscheinlich deutlich loser gewesen. Ja, stimmt. Und dass die USA ein einheitlicher Staat sind, das war damals alles andere als Gesetz. Darüber haben sie die ganze Zeit gestritten. Ja, voll. Und Hamilton hat es geschafft, dass die USA ein Staat sind, so wie wir ihn heute kennen. Und nicht eine Sammlung von Kolonien. Gibt es diese Welt, in der Hamilton diese 4-Stunden-Vortrag nur gehalten hat, damit sie das mittlere Ding nehmen? Eher unwahrscheinlich. Er wollte sich schon wirklich überzeugen von seinem Ding. Nein, er war fest überzeugt von seinem Ding. Und er hatte einfach diese Bestrebungen. Er wollte eine starke Bundesregierung und er wollte eine starke Exekutive. Ja, er war auch kein Mensch für Revolution von unten. Also er hat nach Frankreich geschaut und hat angewidert, sich abgewendet. Also wirklich, er war kein großer Fan von so von Volksregierungen. Überhaupt nicht. Adam Hamilton war ziemlich versnobbt. Ja. Und wenn Hamilton von Freiheitsrechten gesprochen hat, wie viele der Gründungsväter, meint er die Freiheitsrechte für weiße, wohlhabende Männer, die Grund und Boden besitzen. Das waren Freiheitsrechte. Ja. Und das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieser Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner, dieses Kämpfen für Freiheit gegen die Briten, war auch ein Kampf für die Freiheit, Indigene unterdrücken zu können, Schwarze als Sklaven halten zu können und diesen Besitz so ganz klar zu klären. Ich will mal nur eine kleine Zahl reinwerfen, um ein bisschen einzusortieren, was wir mit Sklaven halten. Nur als Beispiel, Thomas Jefferson hat über 600 Sklaven besessen. 600. Das ist absurd. Das ist unglaublich. Also egal, ob du einen oder 600 besitzt, das Konzept an sich funktioniert schon nicht und ist totaler Scheiß. Aber 600 Sklaven zu besitzen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, das ist absurd. Und Hamiltons Familie, also die Familien, die er reingeheiratet hat, die Schuylers, die hatten florierendes Sklavengeschäft. Die hatten alle ihre Bediensteten zu Hause in ihren Geschäften. Oh, meine Güte. Ja, und das ist halt auch der wesentliche Punkt, ne? Die Freiheit, die Amerika versprochen hat, war vor allem eine Freiheit der Besitzenden vor der britischen Vormundschaft. Es war nicht die Freiheit der Schwarzen, es war nicht die Freiheit der Latinos, es war nicht die Freiheit der Indigenen, es war nicht die Freiheit der Frauen und es war auch nicht die Freiheit der einfachen, armen, arbeitenden Bevölkerung. Ja. Und wenn wir uns den anschauen, wie der Kontinentalkongress zusammengesetzt war, wenn wir uns anschauen, wie der Verfassungskonvent zusammengesetzt war und wie wir uns anschauen, wer heute als Gründungsväter genannt wird, dann waren das nicht die Menschen, die in diesem Musical zu sehen sind, sondern dann waren das reiche, weiße Rassisten. Und das ist auch eine Kritik, ne, an dieser Art und Weise, das zu inszenieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, es war vielleicht jetzt nicht so geil, die Leute, die damals Sklaven gewesen wären, jetzt diese Leute spielen zu lassen. Andererseits, die Unterdrückung, die damals passiert ist, die Geschichte, die damit einhergeht und das, was durch die Geschichte dann auf der ganzen Sache lastet, einmal an sich zu reißen und zu sagen, ich übernehme das jetzt, ich nehme die Macht der ganzen Sache, die Macht weg, indem ich die Macht nehme und das Ganze in die Hand nehme und für mich umschreibe und in eine andere Form packe, damit ich als historisches Opfer nicht die ganze Zeit nur in der Opferrolle bin, sondern dass ich dann wiederum über das Ganze hinauswachse und die Geschichte nehme und mein eigenes Ding daraus mache. Ich glaube, das ist auch das, was ich so als vage Gedanken geschrieben habe. Das, was wir hier sehen, hat wenig mit der Realität zu tun, wenig mit der historischen Realität. Genau. Was wir hier sehen, ist sowas wie ein romantisches, multikulturelles Ideal. Ne? Ja, natürlich. Eine Idealisierung der Geschichte, und das ist ja was wir zu Genüge von der politischen Gegenseite kennen. Das ist das, was die Rechte immer macht. Wenn darüber geredet wird, wie Amerika entstanden ist und so, sind die Rechten immer dabei, ihre Gründungsväter zu verteidigen. Mhm. Wir hatten ja dieses ganze Narrativ, die wollen unsere Statuen von Washington und Hamilton abreißen, weil Black Lives Matter will das machen, weil die gegen unsere Gründungsväter sind. Mhm. Und es ist cool natürlich, dass wir diese Idealisierung auch von der progressiven Seite machen können. Ja. Es ist vor allem besonders toll, dass die Rechte dann sagt, oh mein Gott, was ist denn das? Das geht ja gar nicht. George Washington war nicht schwarz. Aber es ist dann natürlich in diesem Narrativ ähnlich flach wie diese Idealisierung und Romantisierung, die wir von rechts haben. Ne? Also es funktioniert irgendwie als Vision, aber es funktioniert, es verliert halt Tiefe und bleibt auf dieser idealisierten Oberflächlichkeit. Weiß ich nicht. Passiert nicht, darf nicht auch einfach ganz viel davon im Kopf des Zuschauers passieren, muss das Musical, was sowieso schon 3 Stunden lang ist, muss das alles leisten einmal? Ich glaube, wir kommen schon so ein bisschen zum Fazit damit, oder? Was heißt schon? Wir sind mittendrin. Wir sind bei 2 Stunden und 40 Minuten oder sowas. Ich weiß gerade nicht genau, aber extrem lang. Es ist halt die Frage, was für ein Ideal will die Linke oder die progressive Linke? Und was hier erzählt wird, das Ideal, das wir hier erzählt bekommen, ist das Ideal, was uns von konservativer Seite seit Jahrhunderten erzählt wird. Und das ist die Geschichte von starken Einzelpersonen, männlich, die Geschichte geformt haben. Und nicht nur, dass das einen klaren Zweck erfüllt, wenn es von den Rechten gemacht wird, nämlich dass Geschichte reduziert wird auf die großen Helden. Mhm. Es stimmt ja auch nicht. Es gibt ja Gegenentwürfe. Es gibt ja Geschichtsnarrative, die Geschichte von unten erzählen. Die sagen, viel größer als der Einfluss von dieser einzelnen Person waren diese Millionen Menschen, die damals gelebt haben. Ja. Es gibt dieses People's History of the United States von Howard Zinn aus dem Jahr 1980, das damit anfängt, dass die Indigenen da stehen und sehen, wie die Schiffe ankommen. Also es heißt im Grunde, wir haben heute keine Lust mehr, uns die Geschichte der reichen, alten, weißen Männer anzugucken, sondern wir wollen uns die Geschichte derer anschauen, die keine Sklaven besessen haben. Ja. Also, wir wollen uns die Geschichte derer anschauen, die Sklaven waren. Das ist doch auch amerikanische Geschichte. Ja, na klar. Also es ist auf jeden Fall ein spannenderer Gegenentwurf, und da ist Hamilton in seinem Kern sehr konservativ. Er erzählt uns die klassische alte Gründungsgeschichte, die wir schon tausendmal gehört haben. Ja. Es ist nichts Neues. Das Neue ist halt, dass das anders besetzt ist und dass die Musik geil ist. Ja. Aber nochmal, was du vorhin gesagt hast, auch diese Menschengruppe, dieser Gesellschaft, dieser Community darf stolz auf diese Gründungsvätergeschichte. Auf jeden Fall. Und die darf sie auch für sich vereinnahmen. Und das Wort vereinnahmen ist in dem Fall sogar richtig. Ja. Sogar positiv besetzt, weil es diesen Idealismus weil es diesem Idealismus, diesem linken oder diesem progressiven Idealismus einen öffentlichen Raum gibt. Genau. Und zwar mit einem positiven Vorzeichen. Wir erzählen nicht die Geschichte von Unterdrückung, von Schmerz, von Leid und so weiter, sondern die Geschichte, die wir erzählen, ist eine fröhliche Geschichte, eine lebendige Geschichte. Ja. Und hey, feiert mit uns, weil es ist eigentlich ganz geil, auf der Seite zu stehen. Ja. Natürlich, man ignoriert viele Sachen weg, die irgendwie dahin gehören, und ich verstehe total, dass Leute sagen, ich finde das scheiße, dass das wegignoriert wird. Auf der anderen Seite finde ich es geil, was zu haben, was einfach feiern kann und ohne zu viele Probleme zu haben, einfach sagt, guck mal, wie geil es sein könnte. Absolut. Es gibt nur ein Problem. Ja. Das ist gescheitert. Du findest es gescheitert? Naja, also nichts ist so sehr Obama, Harris, etc. wie dieses Musical. Ja, dummerweise kam dann Trump. Das ist die musikalische Untermalung der Obama-Administration und des Harris-Wahlkampfes. Wo damals übrigens die Leute schon, und das ist das Problem, was mit dem Musical vielleicht auch entsteht, so dieses, okay, ihr könnt euch alles entspannen, alles in Ordnung, we beat racism. Ja, genau. Das, was das Musical quasi auch so ein bisschen vielleicht macht. Im Oktober des letzten Jahres 50%, mehr als 50% der Amerikaner gesagt, das wollen wir nicht. Und zwar genau das, dieses Musical. Das ist das, was wir nicht wollen. Ja. Krass, ne? Und das kann man, natürlich ist das scheiße, das findet man scheiße und das ist doof und so weiter. Ja. Aber da muss man einmal drauf gucken und sich fragen, ja, warum? Ja, warum? Ist es halt nicht so, we didn't beat racism. Und vielleicht ist es nicht das Narrativ und ich finde es total gut, dass das Narrativ versucht wird, weil das ist, ich glaube, das ist ein besseres Narrativ als eine Opfererzählung, auch wenn die Opfererzählung der Realität mehr entspricht. Ich glaube, du brauchst dieses Feiern, diese Coolness und so weiter, die ist ganz wichtig für die progressive Linke, weil die Linke dazu neigt, in der Reflexion von Geschichte sehr auf die düsteren Seiten zu gehen. Das funktioniert in Deutschland total gut. Deutschland ist eine ganz andere Geschichte, ne? Aber in Deutschland, wenn wir uns anschauen, wie wir uns mit der Shoah auseinandersetzen, mit all den Ambivalenzen und so, die dazugehören, ist es trotzdem, Deutschland hat es geschafft, aus einem negativen Ereignis mit Betonung des Negativen trotzdem eine Art Gründungsgeschichte zu schaffen, die gut war, die stark war und die uns durch mittlerweile 70 Jahre Demokratie getragen hat. Und ich weiß nicht, das würde in den USA wahrscheinlich nicht so funktionieren, aber das hier, dieses Feiern des Multikulturellen, hat ja offensichtlich auch nicht funktioniert. Ich meine, wir haben das jetzt versucht, es hat nicht geklappt. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergehen soll. Willst du jetzt wirklich schon ausrufen, dass es gescheitert ist? Die erste Wahl von Trump konnte man noch als Unfall bezeichnen. Und da konnte man auch noch auf das Popular Vote gucken. Ich meine in Deutschland. Naja, Deutschland ist einfach nochmal ein anderer Fall. In Deutschland können wir tatsächlich, wenn wir auch die Geschichte betrachten, deutlich kritischer mit Geschichte umgehen als Amerika. Und das klingt so selbstverliebt patriotisch, aber es ist einfach so. Die Deutschen haben, ich finde, der Bezug, den die Deutschen zur Geschichte haben, ist nicht so verkehrt. Deutlich besser als in vielen anderen Ländern. Ja, das stimmt. Und Amerika hat ein Problem, das viele, viele Nationalstaaten haben, dass die eigene Geschichte einfach immer mit dieser Mythen- und Legendenbildung arbeitet. Ja. Und dabei wird Dunkles unter den Teppich gekehrt. Wie in diesem Musical? Oh nein! Aber das Problem ist, ich will das ja auch. Ich will, dass die Linke sowas auch macht. Das machen die Konservativen, das machen die Rechten schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ja. Es ist gut, dass die progressive Seite das auch macht. Und es ist gescheitert offensichtlich gerade. Aber es heißt auch, also vielleicht sollte man auch nicht aufgeben. Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach so, wir gucken da drauf und das Ding ist einfach, wir gucken da drauf, wir sehen das Musical, das die Leute glorifiziert. Alle Leute, die in diesem Musical vorkommen, hätten natürlich mit den politischen Idealen von einer Kamala Harris oder Alexandria Ocasio-Cortez deutlich mehr gefremdet als mit einem Donald Trump. Die hätten alle gesagt, Donald Trump ist unser Mann, den wollen wir, das ist viele eher in unserem Geiste. Ich weiß nicht, ob der richtige Weg der progressiven Linken oder der progressiven Seite ist, sich diese Romantisierung zu nehmen und einfach zu versuchen zu vereinnahmen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und ich sage das bewusst mit einem Fragezeichen. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich will das Fragezeichen auch unterstützen, weil ich nicht genau weiß, man muss ja irgendwie auch die gleiche Sprache sprechen, um überhaupt etwas, um am gleichen Seil ziehen zu können. Aber das bedeutet, dass du dich auf ein bestimmtes Niveau, in Anführungsstrichen, noch nicht mal wertend gemeint, in bestimmten Bereichen schon, aber auf dem gleichen Niveau zu sein, um über die gleiche Sache zu reden oder am gleichen kulturellen Ausdruck etwas abzuhandeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu intellektualisiert ist oder ob das überhaupt stimmt. Nein, es ist so. Und ich glaube, wir können diese Episode auch nur mit diesem Fragezeichen beenden. Wir können euch in 2025 nur mit einem Fragezeichen überlassen. Oh Gott, ist das gemein. Was ich noch mitgehen will, aber es ist ein Stück Optimismus. Es ist trotzdem richtig, das zu tun. Ich fand dieses Zitat so ganz toll zum Thema Gendern in der Sprache. Das war ein ganz anderes Thema, aber da wurde ein Sprachwissenschaftler gefragt. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Und der meinte, dieses Gendern und dieses Versuchen, die Gesellschaft gerechter zu machen über Sprache, das funktioniert nicht. Aber wir dürfen nicht damit aufhören. Wir müssen trotzdem weitermachen. Ja. Und das wäre vielleicht meine letzte Note zu diesem Musical, das ich ganz großartig fand. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ja. Ganz tolle Songs, ganz toll erzählt, fantastisch. Es ist gescheitert, aber es ist gut. Wir sollen trotzdem nicht aufhören zu kämpfen. Und es geht trotzdem in die richtige Richtung. Nicht aufgeben. Ich will dem gar nichts hinzufügen. Und ich würde sagen, wir machen keine Top 3 mehr. Wir freuen uns einfach über dieses Schlusswort, Plor. Tun wir. Danke. Ich danke dir, dass du dir dieses Musical angeschaut hast. Danke, dass du es mir gegeben hast. Es war toll. Also es war wirklich schön. Also es ist dir fürs neue Jahr, gleich für die erste Episode, es ist dir voll gelungen, das zu machen, wofür wir diesen Podcast gemacht haben, meinen Horizont zu erweitern. Ich habe mir das nie im Leben angeguckt. Nie im Leben. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ah, ich bin so glücklich über dieses Musical, dass es das gibt und dass ich davor sitzen kann und jede Minute irgendwo in eine andere Richtung geworfen zu werden, emotional gepackt zu werden und einfach einfach eine Begeisterung zu haben für ein Thema, von dem ich denke, dass es total, total trocken ist. Und er hat es geschafft und ich finde es super geil. Und es gibt natürlich Probleme damit, wie wir sie jetzt auseinandergenommen haben und bestimmt noch viel mehr. Aber ich bin dankbar, dass es das gibt. Danke, Plor. Danke, Johannes. Und wenn ihr wissen wollt, was wir uns das nächste Mal vornehmen, was Plor mir als Einstieg in dieses Jahr gibt. Du wirst wahrscheinlich gleichziehen, oder? Ich weiß ja nicht. Du musst ja irgendwas finden, was irgendwie dem ebenbürtig ist. Ich bin gespannt. Mal schauen. Dann schauen wir mal und ihr hört euch unseren Jingle nochmal an und dann erzählen wir euch, was es nächste Woche gibt. Bis dahin. Lass es uns kurz machen. Pulp Fiction. Okay, Pulp Fiction. Okay, Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Nächste Woche. Bis dahin. Ciao.